Kapitel 03. Stern. Andererseits entgeht niemand das Erwachen der deutschfeindlichen Stimmung unter den Polen verschiedensten Gesellschaftsklassen und Kreise, bemerkt in einem Bericht der französische Botschafter in Warschau. FGB Nummer 75. Stern. In seinem großen Bericht gibt der französische Botschafter Colundre eine von unzutreffenden Behauptungen und Phrasen strotzende Darstellung. Darin heißt es: UA, die Münchner Abkommen waren im Grunde genommen für die nationalsozialistische Führung nur ein Mittel, um die Tschechoslowakei vor ihrer Annektierung zu entwaffnen. Vielleicht würde man mit der Behauptung, der Führer habe schon seit München diesen Schachzug geplant, zu weit gehen. So viel steht jedenfalls fest: Das Reich hat sich durch die, trotz seiner Eigenschaft als Unterzeichneter des Septemberabkommens, unter dem Druck seiner Armeen erfolgte Annexion Böhmens und Mährens eines Vertrauensbruches, ja eines schändlichen Verrates gegenüber den mitunterzeichneten Staaten und insbesondere der tschechischen Regierung gegenüber schuldig gemacht, welche letztere, im Vertrauen auf das Wort der Großmächte, sich mit der Abtretung des Sudetenlandes abgefunden hatte. FGB Nummer 73. In dem gleichen Bericht erwähnt er einen Brief, in dem er über seine Auffassung gehen von den Rückwirkungen berichtet und dessen Inhalt für uns viel wichtiger ist. Sein Außenminister Barnett überlässt uns in seinem Buche, Barnett, S189, den Text des Briefes: Sehr verehrter Herr Minister. Die jüngsten Ereignisse werden die Politik der Entspannung, deren Verwirklichung Sie sich nach München in so richtiger Weise gewidmet haben, sehr schwierig machen. Mehr noch als die Zerstückelung der Tschechoslowakei, über deren Ursachen man streiten kann, zeigt die mehr oder minder getarnte Annexion 85 16. März 1939 Böhmens und Mährens durch Deutschland 5 Monate nach den Abkommen vom 29. September leider wieder einmal, wie fragwürdig die Verpflichtungen sind, die das Reich eingeht. Ich glaube, wir müssen alles Notwendige tun, um wenigstens Zeit zu gewinnen. Doch dürfen wir uns nicht verhehlen, dass dies immer schwieriger wird. Einerseits reizen die wiederholten Erfolge das Dritte Reich, seine Forderungen zu überstürzen. Die Frage der Kolonien könnte viel eher auftauchen, als man bisher glaubte. Andererseits macht die französisch-britische Wiederaufrüstung offenkundig den führenden Nationalsozialisten immer mehr Sorge. Und dies ist meiner Meinung nach der wesentliche Punkt. Es ist nötig, auszuhalten und mit allen Mitteln Zeit zu gewinnen, bis unsere Aufrüstung durchgeführt ist. Doch ist es auch notwendig, dass diese sich in kürzester Zeit vollzieht. Kann die Regierung zur Abkürzung dieser Zeitspanne nicht im Kriegstempo rüsten, wie Deutschland es tut, wo man Tag und Nacht in 3 Schichten zu 8 Stunden in den Rüstungsbetrieben arbeitet? Ich glaube, dass die Eroberungspolitik, in die sich Deutschland gestürzt hat, allmählich die Nationen, die leben wollen, gegen es aufbringt und an unsere Seite führen muss. Doch ist es auch nötig, dass diese genügend Vertrauen in unsere Kraft haben. Heute liegt alles in diesem Wort beschlossen, unser Wohl einbegriffen. Genehmigen Sie, sehr verehrter Herr Minister, die ehrerbietige Versicherung meiner aufrichtigen Verbundenheit Herr Colundre, der in einer Anmerkung seines Buches, Colundre, S376, behauptet, dass er die Vorbereitungen zur Herausgabe des französischen Geldbuches überwacht habe und daher dessen Richtigkeit versichern könne, vergisst natürlich seinen Brief. Abzufinden Stern. Außenminister Barnett schreibt in seinen Memoiren: Es war zu spät, militärische Maßnahmen zu ergreifen, wie es auf der anderen Seite zu früh dazu war, denn wir waren immer noch nicht fertig. Trotzdem lehnten wir es diesmal ab, uns, wie im Falle Österreichs, mit dem Gewaltstreich gleichzeitig beschloss ich, unserem Protest einen praktischen Sinn zu geben. Die französische Regierung hatte in Berlin erklärt, sie nehme das Verschwinden der Tschechoslowakei nicht hin. Nun hatte der tschechoslowakische Gesandte in Paris die Aufforderung erhalten, die Gesandtschaft zu räumen und sie der deutschen Botschaft abzutreten. Ich riet Ozuki, dies entschieden abzulehnen, unsere Unterstützung, denn die Tschechoslowakei sollte weiter und versprach ihm hin in Paris und der Provinz vertreten bleiben. 86. 16. März 1939, einen Tag nach Hitlers Einmarsch in Prag, teilte ich dem sowjetrussischen Botschafter Süitz die Absichten der französischen Regierung mit und setzte hinzu, dass jetzt ein günstiger Augenblick gegeben sei, dass Moskau und Paris sich untereinander abstimmten und sich bereit finden müssten, neuen Versuchen Hitlers entgegenzutreten. Süitz schloss sich diesem Gesichtspunkt lebhaft an. Im gleichen Sinne sprach ich mit Bulli-TT, Barnett, S185 FF, Stern. Das Zusammenspiel beginnt sich abzuzeichnen. Das geht aus den Anweisungen hervor, die der französische Botschafter in London erhält. Die Demarche, die unser Berliner Botschafter dringlichst zu unternehmen gebeten wurde, war von dem gleichen Wunsche, im Voraus unterrichtet zu werden, der auch die Haltung Lord Halifax bestimmt hat, diktiert. Da es unmöglich ist, diesen Bruch ohnehin zu nehmen, ist es wichtig, den deutschen Behörden Gegenmaßnahmen unverzüglich die Konsequenzen vor Augen zu führen, die wir aus diesen Ereignissen ziehen müssen. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Staatssekretärs des Auswärtigen auf diese neue Lage lenken und hervorheben wollten, dass die widerspruchslose Hinnahme eines so klaren Bruches des Münchner Abkommens uns der Gefahr aussetzen würde, dass der gute Glaube, in dem England und Frankreich am 29. September den Weg einer politischen Infrage gestellt würde. Wenn Sie nicht Gefahrregelung beschritten haben laufen wollen, nachträglich der Willfährigkeit oder der moralischen Mitschuld angeklagt zu werden, können die Regierungen heute nicht ruhig die auf hinnehmen. Sie sind es der internationalen Teilung des tschechischen Volkes öffentlichen Meinung wie auch sich selbst schuldig, gegen den Gewaltstreich ausdrücklich Einspruch zu erheben, wie angesichts dieser Tatsachen Hogan schreiben kann, dass Barnett die Hoffnung hegte, eine gewalttätige britische Reaktion auf die Vorgänge in Prag entschärfen zu können, und dem französischen Vorgehen nur eine formale Bedeutung beimisst, ist einfach unbegreiflich. FGB Nummer 72, Hogan, S-396, Sternbotschafter Henderson schreibt seinem Außenminister, wenn auch verwerflich in der Form und unwillkommen als Tatsache, so war die Eingliederung Österreichs und der Sudetendeutschen in das Reich im Prinzip keine unnatürliche Entwicklung, kein unedles Streben für die Deutschen und nicht einmal in einem ethischen Sinne unmoralisch. Die Annexion von Böhmen und Mähren widerspricht völlig dem Recht der Selbstbestimmung und ist absolut unmoralisch. Sie stellt ein Unrecht dar, das nach Wiedergutmachung schreit. Sie mag Herrn Hitler und Herrn Ribbentrop einen 87/16. März 1939 billigen Triumph gewährt haben, es würde jedoch traurig sein, wenn man nicht glauben könnte, dass es sich am Ende als ein kostspieliger Irrtum erweisen wird. Freund 2S11, Stern. Der rumänische Gesandte Tilea in London machte am Nachmittag einen Besuch im Foreign Office, um über die Situation zu sprechen, die durch das Verschwinden der Tschechoslowakei entstanden sei. Aus geheimen und anderen Quellen hätte seine Regierung gute Gründe zu glauben, dass die deutsche Regierung innerhalb der nächsten Monate Ungarn zum Vasallentum veranlassen und dann weitergehen würde, um Rumänien aufzulösen, auf die gleiche Weise, wie sie die Tschechoslowakei aufgelöst hätte, mit dem Endziel, ein deutsches Protektorat über das ganze Land zu errichten. Obwohl Tilea sorgfältig bedacht war, darauf hinzuweisen, dass er ganz persönlich spreche, glaubte er, dass seine Regierung wünschen würde, genau zu wissen, wie weit sie im Falle einer in naher Zukunft zu erwartenden deutschen Drohung auf Großbritannien rechnen könne. Rumänien hätte kürzlich einen Kontrakt mit der tschechischen Regierung abgeschlossen, wonach sie die ganze Ausrüstung von 4 Divisionen übernehmen wollte. Etwas davon sei geliefert worden, aber der größere Teil würde nun natürlich den Deutschen in die Hände fallen. Unter diesen Umständen wäre es notwendig, dass die rumänische Regierung ohne Zeitverlust die Ausrüstungen erhielte, um jene zu ersetzen, mit denen sie gerechnet hätten. Zum Schluss äußerte er den Wunsch nach einer britischen Anleihe von etwa 10 Millionen Pfund Sterling für Rumänien. DBFP 6 Nummer 298, Stern. Obwohl in dem ganzen Bericht das Wort Öl nicht ein einziges Mal, auch nicht andeutungsweise vorkommt, fühlt sich der Historiker Gerhard Ritter bemüßigt, folgende Behauptungen aufzustellen: Den ersten Anstoß gab, schon einen Tag nach dem Einmarsch Hitlers in Prag, eine Art von Notschrei des rumänischen Gesandten, die deutsche Politik wende Druck an, um Rumänien zur Einräumung eines deutschen Monopols auf den rumänischen Ölexport zu zwingen. Diese Nachricht 33, ließ sofort das Schreckbild eines deutschen Angriffs auf die Balkanländer mit dem Ziel einer Beherrschung des ganzen Südostens auftauchen, eine für die britische Mittelmeerherrschaft unerträglich. Ritter, S221, ausliche Aussicht. 33, sie hat sich bestätigt, am 23.03. unterzeichnete die Regierung den gewünschten Vertrag. Auch Glasebock stellt die unzutreffende Behauptung auf, es sei ein Hilferuf Rumänien gekommen. Die Tatsache, dass er die Tilea-Affäre überhaupt nicht erwähnt, ist ein Beweis für die mangelnde Sorgfalt, die er bei der Untersuchung der Kriegsschuldfrage anwendet. Glasebock, S263, 88/17. März 1939. In der Unterhausdebatte über das Flottenbudget führte Winston Churchill aus, man muss bedenken, dass Deutschland, ebenso wie alle anderen Länder, nun in voller Aufrüstung begriffen ist und unter dieser ungeheuren Anstrengung stöhnt und ächzt. Es gibt bereits 26% seines Volkseinkommens für Kriegsvorbereitungen aus. Alle Arbeitskräfte, geschulte wie ungeschulte, stehen bis zum letzten Mann in Arbeit. Die Gartengitter und selbst die eisernen Grabkreuze werden als Schrottmetall eingeschmolzen. Ich hörte daher mit Vergnügen, wie Lord Chatfield gestern die Meinung vertrat, dass es Pflicht der königlichen Flotte sei, die feindliche Flotte aufzuspüren und zu zerstören. Das ist der Ton, den man anschlagen muss. Deswegen bin ich der Auffassung, dass unser erstes und wichtigstes Bemühen der Sicherung und Beherrschung des Mittelmeers gewidmet sein muss. Lord Chatfields Erklärung war zweifellos generell gemeint, er münzte sie nicht auf einen besonderen Fall, nichtsdestoweniger war sie höchst aktuell, denn solch eine Auffassung wird, wenn sie energische Anwendung findet, die Außenpolitik jeder Mittelmeermacht beeinflussen, indem sie potenzielle Gegner davon abschreckt, uns oder unsere Verbündeten anzugreifen, und andere Mittelmeerstaaten, die von höchst freundschaftlichen Gefühlen gegen uns beseelt sind, dazu ermutigt, ihre Politik zuversichtlich weiter zu verfolgen. Stern, Churchill, Reden 1938 bis 1940 S9, Freitag den 17. März 1939. Der deutsche Botschafter in Warschau bittet, dem polnischen Außenminister Beck baldigst Informationen über den Charakter des deutsch-slowakischen Schutzvertrages zukommen zu lassen, da dieser von militärischer Seite stark bedrängt würde. Die Informationen müssten geeignet sein, die Befürchtungen wegen der Gefahr eines deutschen Drucks auf Polen aus der Slowakei abzuschwächen. Adab 6S10, Stern. Die französische Regierung beauftragte ihren Botschafter, der Reichsregierung eine Not zuzustellen, in der sie gegen den Einmarsch der deutschen Truppen protestiert und die Ansicht zum Ausdruck bringt, dass das Vorgehen gegen Geist und Buchstaben des Münchner Abkommens verstoße. Die Umstände, unter denen das Abkommen vom 15. März den Leitern der Tschechoslowakischen Republik aufgezwungen wurde, vermögen in den Augen der französischen Regierung dem in dem Abkommen verzeichneten Tatbestand keine Rechtskraft zu verleihen. Unter diesen Umständen könne sie die Rechtsmäßigkeit der neuen Lage nicht anerkennen. FGB Nummer 76, 89, 17. März 1939. Auch die britische Regierung beauftragt Botschafter Henderson, im ähnlichen Sinne zu protestieren. Sie beruft ihn sogar zur Berichterstattung zurück. Als er sich bei Staatssekretär V. Weizsäcker verabschiedete, frug er nach Argumenten, welche er Cambellien zur Verwertung gegenüber seiner innerpolitischen Opposition an die Hand geben könne. Herr von Weizsäcker schilderte ihm die Entwicklung in den letzten 6 Monaten und den deutschen Wunsch, mit der Prager Regierung zu einem Arrangement zu kommen, das den beiderseitigen Bedürfnissen genügt hätte. Die dazugehörende Voraussetzung, nämlich das Verschwinden des Binnenkreises, habe aber je länger je mehr gefehlt. Im Gegenteil sei offenbar von auswärts, anscheinend namentlich von Amerika her ermutigt, die Hoffnung der Tschechen auf einen europäischen Krieg und auf ein Wiedererstehen ihres Landes in größerer Form gewachsen. Dieses habe schließlich einen Zustand geschaffen, bei dem der äußere Anlass, nämlich die Absetzung Tissos von Prag aus, genügt habe, um den Stein ins Rollen zu bringen. Henderson führte aus, ein unmittelbares englisches Interesse an dem tschechoslowakischen Raum existiere nicht. Seine Besorgnisse gingen mehr in die Zukunft. Wir seien auf dem Wege zur räumlichen Machtausdehnung und jeder frage sich, what next, diese nervöse Frage gäbe der englischen Haltung ihr Gepräge. Die Deutsch die Antwort auf die englische Stellungnahme werde wiederum nicht ausbleiben. Adab 6S 13:33 Stern Lord Halifax beauftragte den britischen Botschafter, Außenminister Beat mitzuteilen, dass er gern mit ihm die internationale Lage und Angelegenheit der beiden Länder sowie betreffend Danzig besprechen würde. Eine Diskussion der kolonialen Lage sei dagegen unerwünscht. Audi glaube er kaum, dass aus einer Besprechung über die jüdische Frage ein konkretes Ergebnis hervorgehen könnte, da die englische Regierung nicht in der Lage wäre, materielle Beiträge zur Lösung der polnischen und rumänischen Schwierigkeiten zu leisten. DBFP 4 Nummer 306, Stern der amerikanische Botschafter Kennedy berichtet nach Washington, dass ihn der rumänische Gesandte Tilia eben, 17:23, aufgesucht habe, um ihm zu berichten, dass er auf dem Wege zum Foreign Office sei, um dort 3 Fragen zu stellen. 1. Will England überhaupt irgendetwas unternehmen? 2. Wollen Sie irgendwo in Europa eine Linie ziehen, über die Hitler nicht hinausgehen darf, die die Türkei einschließt oder wird sie möglicherweise Rumänien und Jugoslawien einschließen? 3. Wenn die Rumänen kämpfen, wird England sie unterstützen? Tilia habe gesagt, dass die deutschen Forderungen vor ungefähr einer Woche 17. März 1939 oder 10 Tagen ökonomisch wären und tatsächlich das Ende Rumäniens bedeuteten und von den Rumänen abgelehnt worden seien. Foreign Relations IS 72, daraus ergibt sich, dass Tilia nichts von einem angeblichen deutschen Ultimatum neueren Datums berichtete. Stern anschließend suchte Tilia Außenminister Halifax auf und bat die englische Regierung um einen Kredit von 10 Millionen Pfund, durch welche die rumänische Regierung ihre militärischen Streitkräfte neu ausrüsten könnte. Es wäre keineswegs ausgeschlossen, dass die deutsche Regierung einen beinahe sofortigen Vorstoß auf Rumänien machen würde. In der Tschechoslowakei wäre eine größere Anzahl von Divisionen als diese Position selber erfordern könne und die Versuchung, die Stellung auszunutzen, dürfte demgemäß sehr stark sein. Die rumänische Regierung habe während der letzten Tage ein Ansuchen von der deutschen Regierung erhalten, ihr ein Monopol auf die rumänische Gesamtausfuhr zu gewähren und gewisse Maßnahmen zur Einschränkung der rumänischen industriellen Produktion im deutschen Interesse anzunehmen. Dies erschiene der rumänischen Regierung wie ein Ultimatum. In einem späteren Interview teilte Tilia mit, dass seine Regierung diese Vorschläge zurückgewiesen hätte und dass anschließend weitere Vorschläge von deutscher Seite eingegangen wären, dass er aber von diesen keine Einzelheiten wüsste. Es sei von größter Wichtigkeit, dass die britische Regierung mit aller Eindringlichkeit erwägen sollte, ob sie eine präzise Andeutung des Schrittes geben könnte, den sie unternehmen würde, falls Rumänien ein Opfer deutscher Aggression sei. Er hinterließ mir ein Telegramm, welches ihn instruierte, die Aufmerksamkeit der britischen Regierung auf die ungeheuren Konsequenzen nicht für Mitteleuropa, sondern auch für den ganzen europäischen Kontinent zu lenken, welche der immer wachsende Glaube, dass es nur einen Schiedsrichter in Europa gäbe, welcher über die Sicherheit, den Frieden und die Unabhängigkeit der Nation entscheide, haben kann. Lord Halifax sagte Tilia, dass der Premierminister heute Abend eine Rede halten würde, welche, obwohl nicht in der präzisen Form, um die er gebeten hatte, allen, die es anginge, eine sehr unmissverständliche Warnung übermitteln würde. DBFP 4 Nummer 395, Stern nach Namibö besuchte Tilia auch den Kriegsminister Höre Belisha und den ersten Lord der Admiralität. Vielleicht hatte Tilia ohne Gaffenkuss Instruktion gehandelt, aber sei dem wie es wolle, bei der geladenen Atmosphäre jener Tage trieb die rumänische Angst auch die Letzten, die noch an den Frieden glaubten, zum Handeln, LB Namibö S 102 F. 91. 17. März 1939. Das also war der eine Zweck der Aktion Tillys. Auf den anderen werden wir noch zu sprechen kommen. Ich sehe den Beweis für die planmäßige Inszenierung dieser Aktion in der Tatsache, dass während der folgenden Tage, an denen sich der rumänische Außenminister und ahnungslose englische Gesandte Reginald Hoare in Bukarest um die Widerlegung der Behauptungen Tillys bemühten, keine Rede mehr von dem Telegramm war, das er bei seiner Rücksprache mit Halifax diesem zurückgelassen hatte, geschweige denn, dass dessen Herkunft und Inhalt erörtert bzw. geklärt worden wären. Es war in die einzig sichere Verwahrung seines Fabrikanten zurückgekehrt. Es soll angeblich aus Paris gekommen sein. Stern am Abend bat Sir Robert Vance Ettiard die diplomatischen Korrespondenten der beiden führenden englischen Blätter Times und Daily Telegraph, MacDonald und Gordon Lennox, zu sich, um ihnen folgende Information in die Feder zu diktieren: Eine deutsche Wirtschaftsabordnung in Bukarest hat soeben der rumänischen Regierung ein Wirtschaftsultimatum überreicht, in dem der stufenweise Abbau der rumänischen Industrie, der ausschließliche Export rumänischer Agrarerzeugnisse und des rumänischen Öls nach Deutschland und der rumänische Ankauf nur deutscher Industrieerzeugnisse gefordert wird. Als Gegengabe hierfür ist Deutschland bereit, die Unabhängigkeit Rumäniens und die Unantastbarkeit der Grenzen dieses Landes zu garantieren. Ein Hinweis auf angebliche deutsche Truppenbewegungen in östlicher Richtung von Prag unterstrich die Information Sir Roberts und schien den beiden diplomatischen Korrespondenten der letzte Beweis für die Richtigkeit der Vance-Ettiardschen Behauptungen zu sein. In den Morgenausgaben vom 18. März wurden die Angaben des ersten diplomatischen Beraters der englischen Regierung in beiden Blättern groß veröffentlicht, wobei der Daily Telegraph das Wort Ultimatum geflissentlich wiederholte, während die Times etwas Vorsicht walten ließ und nur von in unmissverständlicher Weise vorgebrachten deutschen Forderungen sprach. Stern, Tönnies, S211-212, Lord Halifax sandte nun in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr an die englischen Missionen in Warschau, Ankara, Athen, Belgrad, Paris, Bukarest und Moskau Telegramme, in denen er sie von dem angeblichen deutschen Ultimatum verständigte und ihnen auftrug, sich bei dem jeweiligen Außenminister nach seiner Meinung zu erkündigen. Im Telegramm für den Pariser Botschafter wurde noch hinzugefügt, dass die englische Regierung versuchen würde, mit der französischen Regierung eine gemeinsame Linie der Politik zu verabreden, bevor sie eine Entscheidung treffe. Wir würden besonders nachdrücklich betonen, dass nichts durchsickern sollte, DBFP 4 Nummer 388-390, 92 17. März 1939 Außenminister Barnett, die britische Regierung war bei dem Gedanken, Deutschland könne einen neuen Gewaltstreich unternehmen, dem Rumänien zum Opfer fallen sollte, zutiefst bestürzt. Sie trat zugleich zusammen und beschloss, Rumänien im Prinzip ihre Gerente teilzugeben. Cumberland entsandte am gleichen Tag Sir Eric Pipps zu Daladier, um diesem die Absichten Großbritanniens mitzuteilen und sich über die Absichten Frankreichs zu unterrichten. Daladier befand sich gerade in der Abgeordnetenkammer. Hier empfing er den Botschafter. Der unvermutete Besuch wurde schnell bekannt und in den Gängen des Parlaments unruhig besprochen. Daladier rief sofort den Ministerrat zusammen. Er teilte ihm den britischen Entschluss und die Gründe, die zu ihm geführt hatten, mit, an dem Tage, an dem Deutschland Herr über das rumänische Petroleum ist, könnte es mit ganz Europa Krieg führen, denn es könnte dann ohne Zweifel jahrelang durchhalten. Der Ministerrat beschloss einstimmig, dem Beispiel Großbritanniens zu folgen und Rumänien zu garantieren. Barnett, S187, Stern am Abend vor seinem Geburtstag hielt Ministerpräsident Cumberland in Birmingham die Rede, in der auch nach außenhin sichtbar die große außenpolitische Wendung Englands vollzog. Nach Hookgarn war Sir John Simon überzeugt, dass die von Halifax für Cumberland vorbereitete Rede den Erfolg einer einmütigen Entscheidung Großbritanniens für den Krieg haben werde. Ihr Thema war der heimtückische Hinweis, Hitler gehe darauf aus, die Welt zu erobern. Mit einem Zynismus ohnegleichen bemerkte Simon, Cumberland sei für diese Propaganda wie geschaffen, da sein Auftreten in München 1938 ihm unverdienterweise den Ruf einer Deutschfreundlichkeit eingebracht habe. John Simon, Retrospekt, London 1952, S251 und C.L. Möhrt, Britin Bethwense war's, Chicago 1955 S637. DB Nummer 14, Hookgarn 392, Stern Winston Churchill, sein Gegenspieler schreibt in seinen Memoiren zu dieser, Churchill I, 1. S419F, Rede, bei aller Verantwortung, die er für die schwerwiegenden Fehlurteile trug, indem er sich hatte täuschen lassen und seine Irrtümer den ihm untergeordneten Kollegen und der unseligen öffentlichen Meinung Englands aufgezwungen hatte, drehte er doch von einem Tag auf den anderen seiner Vergangenheit den Rücken. Wenn Cumberland Hitler nicht richtig erkannte, so unterschätzte Hitler vollständig den Charakter des britischen Premiers. Er betrachtete sein zivilistisches GI 93 17. März 1939 Baren und seine leidenschaftliche Friedenssehnsucht irrtümlicherweise als Erschwerung und Reitplatzwende Deutung seiner Persönlichkeit und hielt den Regenschirm für ein Symbol. Er erfasste nicht, dass Neville Cumberland einen äußerst harten Kern besaß und sich nicht gerne betrügen ließ. Die Rede in Birmingham schlug eine neue Seite an. Sein Ton, sagt sein Bio tiefere Einblicke und eindringliche Forst Telegraph, war ganz verwandelt. Lungen hatten ihn über die Meinung des Unterhauses, des Volkes und der Dominion unterrichtet, so dass er auf die längst vorbereitete Rede über interne Fragen und Sozialfürsorge verzichtete und den Stier bei den Hörnern packte sich nicht leicht einen größeren Widerspruch zu der Stimmung und der politischen Haltung vorstellen, die zwei Tage zuvor die Erklärung des Premiers im Unterhaus gekennzeichnet hatten. Er musste eine Zeit intensivster Spannung durchlebt haben. Am 15. hatte er gesagt, wir dürfen uns nicht von unserem Kurs abbringen lassen. Dies aber war ein Rechtsumkehrt. Man kann Stern der deutsche Botschafter V. Dürksan teilt mit, dass zwar nicht in der Presse, aber in amtlichen und parlamentarischen Kreisen eine Versteifung der Haltung gegenüber Deutschland eingetreten sei. Dieses bekunde sich in Beratungen über die Abberufung Hendüsans, ferner in der Erörterung über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und über die Bildung eines Konzentrationskabinettes. Chamberlains Stellung habe innerhalb seiner eigenen Partei in den letzten Tagen stark gelitten. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Halifax würden immer offenbarer, wobei letzterer für schärfere Haltung eintrete. DWB 2 Nummer 261, Stern. Zu diesem Bericht bemerkt der britische Historiker Namieu, aber wer mit dem Auswärtigen Amt bekannt ist, kann nur dem Kompliment beipflichten, dass Dürksan, ohne es zu wissen, äußerte, es wird durch die Tatsache bestätigt, dass Chamberlain es vorzog, gewisse nicht-diplomatische Mitglieder des Civil Service bei einigen seiner verhängnisvollen diplomatischen Transaktionen zu, LB Namieu, S96, verwenden. Stern. Am Morgen wurde der amerikanische Geschäftsträger Johnson von Fax unterrichtet, dass Chamberlain am Abend eine ziemlich steife Rede halten werde. Er war nicht bereit, sich darüber zu äußern, ob England gegenwärtig Rumänien oder Polen zu Hilfe oder nicht zu Hilfe eilen würde. Die Regierung wird jetzt damit beginnen, die öffentliche Meinung nach Kräften auf den Fall nötigen Lord Halley. 94. Handelsvorzubereiten. Man argwöhnt, dass Hitler weiter marschiert, und das sehr bald. Geschäftsträger Johnson an Außenminister Hüll, 17.03.1939. Tensil S494F. Daraus kann der Leser entnehmen, dass Halifax irgendetwas absichtlich verschwieg und dass die englische Kehrtwendung am Morgen des 17.03. schon feststand, bevor Tillier am Nachmittag seine Ultimatumsmeldung überbrachte. Man argwöhnt, dass Hitler weiter marschiert, kann sich also nicht auf Rumänien bezogen haben. Stern. Wie Hoggan berichtet, hatte Roosevelt gegen eine Rede Sir John Simons Protest bei Halifax vortragen lassen, weil dieser am 16.03. im Unterhaus eine positive Stellung zu Chamberlains versöhnlicher Erklärung vom 15.03. abgegeben hatte. Halifax habe seinerseits Roosevelt aufgefordert, sich Großbritannien anzuschließen, um zum Ausdruck zu bringen, in welchem Ausmaß der moralische Sinn für Kultur durch die gegenwärtigen Herrscher Deutschlands geschändet worden sei. Roosevelt sei mit der Antwort Halifax sehr zufrieden gewesen und habe die Zusicherung gegeben, in der Neutralitätsgesetzgebung eine Änderung herbeizuführen und im Rahmen seiner Politik der finanziellen und wirtschaftlichen Diskriminierung Deutschlands durchgreifende Maßnahmen anzuordnen. Stern, Hoggan S399, am Nachmittag sprach Halifax mit dem aus Rom zurückgekehrten amerikanischen Botschafter selbstständig. Dieser fragte ihn, ob er ihm irgendeine Andeutung davon geben könnte, wohin wir demnächst gingen. Die amerikanische öffentliche Meinung wäre gleich allen anderen tief empört und es wäre sehr wichtig, dass sie so weit wie möglich davor bewahrt würde, völlig falsch übereilte Schlüsse zu ziehen. Es wäre deutlich zu sehen, dass die reale Gefahr in der Tatsache bestünde, dass so viele Leute mit guten Absichten, aber nicht gut informiert, unterbewusst glaubten, dass es irgendwo einen perfekten Plan gäbe, durch den alle die Übel vermieden werden würden, über die wir klagten und der nebenbei keinen Krieg einbegreifen würde, aber dass die europäischen Demokratien entweder zu kurzsichtig oder zu verzagt wären, um ihn auszuführen. Die Wahrheit, wie er sie sehe, wäre jedoch, dass ganz und gar nichts diese letzten Ereignisse verhindert haben könnte außer dem Entschluss, Krieg zu führen. Nichtsdestoweniger fürchte er, dass eine Reaktion der Amerikaner eine größere Verstärkung antibritischen Gefühls sein könnte, welches sogar das Gefühl gegen Deutschland übertreffen würde, da dieses kaum feindseliger sein könnte, als es dies bereits wäre. Halifax sagte Kennedy, dass die britische Regierung den Besuch des Außenhandelsministers in Berlin suspendiert und den britischen Botschafter in Berlin zur Berichterstattung zurückgerufen hätte. Auf eine feste Abberufung habe man verzichtet, da es schwierig sei, zu dem vor 95 17. März 1939 herigen Zustand zurückzukehren. Der Premierminister würde heute Abend eine Rede halten, welche allgemein als Anzeichen dafür betrachtet werden würde, wie tief die britische Meinung bewegt wäre. Er würde es für nützlich halten, wenn der Präsident Roosevelt bald etwas hinsichtlich der Änderung der USA-Neutralitätsakte unternehme. Botschafter Kennedy rief Halifax später an, um ihm mitzuteilen, dass er gerade Nachrichten erhalten hätte, dass in diesem Sinne eine Botschaft des Präsidenten durch den Kongress unternommen worden sei. DBFP V Nummer 394, Stern. Als der deutsche Geschäftsträger in Washington die Not überreichte, in der amerikanischen Regierung die Errichtung des Protektorates bekannt gegeben wurde, kündigte ihm Staatssekretär Welles an, dass innerhalb kürzester Frist Zuschlagszölle auf die deutsche Einfuhr gelegt würden, weil man erfahren habe, dass der deutsche Export im weitgehendsten Maße subsidiert würde. Der Geschäftsträger führt diese Maßnahme auf die Ereignisse der letzten Tage zurück. Adab 6S11, am gleichen Tage war in Washington mit Billigung des amerikanischen Präsidenten eine amtliche Erklärung veröffentlicht worden, in der das Protektorat Böhmen-Mähren nur als zeitweilige Institution bezeichnet wurde. Stern. Der deutsche Botschafter in Rom teilt mit, dass ihm Graf Czarnö im Auftrag des Duce folgendes eröffnet habe, was unser Vorgehen bei Liquidation der Tschechoslowakei anlange, so wolle er noch einmal bestätigen, dass man hier vorbehaltlos mitgehe, auch wenn, wie er erstmalig einfließen ließ, man hier von unseren letzten Absichten nichts gewusst habe nach der Erörterung von Gerüchten über eine kroatische Autonomie unter deutschem Protektorat, die vom deutschen Botschafter ganz entschieden in Abrede gestellt wurden, bemerkte Canoe, dass gewisse Pressenachrichten über angebliche Pläne Italiens auf Albanien jede Grundlage entbehrten. Adab 6S12F, Stern. Im Gegensatz hierzu schreibt Canoe in seinem Tagebuch, die Weltmeinung ist bedrückt. Von allen Hauptstädten treffen Telegramme der Bestürzung ein. Sogar in Ungarn feiert man die Besetzung von Utnin nicht, man befürchtet schlimm Dinge. Ich sehe einige Diplomaten, den belgischen und den amerikanischen Meerbotschafter. Sie äußern ihre Besorgnis für die Zukunft und ihre Entrüstung über Berlin. Ich gestehe, dass es mir nicht leicht fällt, das deutsche Vorgehen zu rechtfertigen. Ich gebe es zu verstehen, dass wir einverstanden, oder doch wenigstens unterrichtet waren, aber es ist sehr unangenehm zu lügen. 96, 18. März 1939. Der Duce ist schwer besorgt und niedergeschlagen. Ich sehe ihn zum ersten Male in diesem Zustand. Auch in den Zeiten des Anschlusses bewahrte er die Unbefangenheit. Er macht sich Sorgen wegen Kroatien, er fürchtet, dass Maciek die UN-Abhängigkeit verkündet und sich unter deutschen Schutz stellt. In diesem Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten, sagte er, entweder schießen wir den ersten Schuss auf Deutschland ab, oder wir werden von einer Revolution weggefegt, welche die Faschisten selbst machen werden, denn niemand könnte es dulden, dass sich das Hakenkreuz an der Adria festsetzt. Stern. Graf Ferdinand de Brinon äußerte in einem Gespräch mit Professor Dr. Friedrich Grimm, jetzt ist es endgültig soweit. Seit heute Morgen gehen die Telefone von London her ununterbrochen. Die City hat ihr Machtwort gesprochen. Die Kavallerie von St. George ist auf dem Marsch. Mit letzterer meinten die Unterrichteten das, Friedrich Grimm, S-185, englische Geldstern. Der amerikanische Botschafter in London berichtet seiner Regierung über seinen Besuch in Rom, ich traf auch mit Canoe zusammen. Von seinen Fähigkeiten im Amt habe ich keine Ahnung, aber in meinem ganzen Leben ist mir noch kein solch prahlerischer Esel begegnet. Er verbrachte, während des Diplomatentees, die meiste Zeit damit, Mädchen in die Ecke zu buxieren, um mit ihnen zu plaudern, und bei Tisch blieb er keine 5 Minuten bei einem ernsthaften Gespräch, aus Angst, dass er die 2 oder 3 Mädchen, die eingeladen waren, damit er überhaupt kam, aus den Augen verlieren könnte, Bericht Kennedy an Hull, London 17.03.1939, Samstag, den 18. März 1939 in Wien wurde zwischen dem Deutschen Reich und der Slowakei ein Schutzvertrag abgeschlossen, der auch ein vertrauliches Protokoll enthielt. Da im Vertrag der deutschen Wehrmacht gewisse Rechte in einer bestimmten Zone eingeräumt wurden, behauptete in Nürnberg die Anklagebehörde, dass er unter militärischem Druck zustande gekommen sei. Kepler erklärte hierzu, diese Verhandlungen liefen völlig ruhig und harmonisch, und als der Vertrag paraffiert war, sprachen sich die slowakischen Herren sehr zufrieden aus und bekannten, sie hätten eine gewisse Sorge gehabt, ob wir nicht ihre Selbstständigkeit antasten wollten. Ich erklärte, dass dies ausdrücklich vom Führer verboten worden sei und da waren sie sehr glücklich, dass ihr Land eine große Selbstständigkeit erhalten hatte. Für Aussage Kepler, WSTRPR Fall 11BD 38S 13002, 97, 18. März 1939. General Feldmarschall Keitel berichtet über die Verhandlungen, ich legte nach den mir von Hitler gegebenen Anweisungen Zweck und Bedeutung dieser mir von Hitler persönlich in die Karte eingezeichneten und von deutschen Truppen zu besetzenden Schutzzone dar. Sie deckte einen ca. 23 Kilometer breiten Grenzstreifen auf slowakischem Gebiete gegen die Tschechei beiderseits des Vaktales, mit einem großen Truppenübungsplatz und einer modernen unterirdischen Waffenfabrik. Es war nicht leicht für mich, den Herren, die die Bedeutung dieser Grenzzone für ihre eigene Landesverteidigung wohl erkannten, zu begründen, dass die deutsche Wehrmacht hier das militärische hohe ETS-Recht beanspruchte und dort Truppenkontingente von Heer und Luftwaffe unterhalten wollte und dass das ja nur geschehe, um die Slowakei zu schützen. Ich muss aber doch mit meinen Argumenten ihre Einwände geschickt widerlegt haben, so dass ich sie wohl nicht restlos überzeugte, aber ihre Zustimmung durchsetzte. Um 2 Uhr nachts fand noch ein Empfang durch Hitler statt. Görlitz, Generalfeldmarschall Keitel, S-202, Stern. General Gajda ermahnte in einem Aufruf des tschechischen Nationalen Komitees die Tschechen, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten, um eine glückliche Zukunft sicherzustellen. Sie sollten ihre Köpfe nicht hängen lassen und nicht fürchten, dass sie in dem neuen Rahmen kein würdiges Leben führen könnten. Wir leben in demselben Lebensraum wie die Deutschen. Wir haben dieselben Ziele wie die Deutschen, die Aufgabe, die vor uns steht, ist daher eine gemeinsame Aufgabe. Wackreis 1939, S91, Stern. Bei Außenminister Beck erregte Halifax, Nachfrage nach seiner Stellungnahme zu Tillys Nachricht besonderes Aufsehen, da ihm zur gleichen Zeit der Bericht des polnischen Gesandten in Bukarest über seine Aussprache am Abend des 17.03. mit König Karol vorlag, wonach dieser kein Wort über ein angebliches Ultimatum Deutschlands erwähnt habe. Beat wollte noch nicht einmal glauben, dass Tillya die Nachricht überhaupt überbracht habe. Er hatte daher auch gar kein ernstliches Interesse für das von Halifax vorgeschlagene polnisch-rumänische Bündnis. Er lehnte es auch ab, auf die Frage zu antworten, was Polen denn tun wolle, wenn Rumänien, DBFP 4 Nummer 390, 400, tatsächlich von Deutschland bedroht würde. Stern: Der englische Staatssekretär für den Handel, Hudson, traf in Warschau ein, um mit Außenminister Beck zu verhandeln. 98, 18. März 1939. In derselben Sitzung forderte der Abgeordnete General Celigoschi eine Regierungserklärung mit der Begründung: Zwei brüderlich slawische Völker, das tschetschische und das slowakische, haben in tragischer Weise ihr unabhängiges Dasein verloren, die politische Lage des polnischen Staates ist gefährdet. Der Antrag wurde abgelehnt. Stern: Aus Bukarest teilt der deutsche Gesandte Fabricius mit, dass Außenminister Gaffenkupfer Pressevertretern gegenüber eine Times-Meldung vom 18. März richtiggestellt habe, dass Deutschland durch Wohltat einseitige Forderungen an Rumänien erhoben hätte. Es seien nur übliche Wirtschaftsverhandlungen im Sinne der beiderseitigen Interessen geführt worden. Adab 6S26, Stern: Dass es sich bei der Tilea-Aktion um eine mit Hilfe eines Dritten gelenkte britische Aktion handelt, wird auch durch die Tatsache bewiesen, dass sie sich nur auf London beschränkte. So schreibt zum Beispiel Barnett, dass der rumänische Botschafter Tatarescu ihm gesagt habe, dass die Nachrichten übertrieben seien und dass die deutsch-rumänischen Verhandlungen auf einer vernünftigen Basis geführt würden. Das Handelsabkommen würde keine politischen Klauseln enthalten und die Rechte, Barnett, S186, anderer Nationen nicht berühren. Stern: Ein weiterer Beweis dafür, dass die Tilea-Aktion britischen Ursprungs war, ist die Tatsache, dass Lord Halifax die Lüge auch dann noch aufrecht erhielt, als sie von der rumänischen Regierung schon widerlegt war. Diese künstlich erzeugte Nebelwand hatte noch nicht ihre Hauptaufgabe erfüllt, nämlich das Anlaufen der Polen-Aktion zu verdecken vor der Weltöffentlichkeit und dem Opfer selbstständig. Um eine geeignete Grundlage zu bekommen, die der englischen Regierung einen eleganten Rückzieher ermöglichte, ließ Lord Halifax am Abend Tilea durch Sir Cadogan in ein Kreuzverhör nehmen. Er sagte, er wäre von der Wahrheit der Ultimatum-Story überzeugt, welche er von einer vertraulichen Quelle in Rumänien erhalten hätte. Er fügte jedoch hinzu, dass das Ultimatum etwa 10 Tage vor der Tschechenkrise vorgelegt und dann von der rumänischen Regierung abgelehnt worden wäre. Der Wirtschaftsminister hätte ihn gestern angerufen und gesagt, die Diskussionen mit den Deutschen gingen in Grundsatzfragen weiter, nicht in Details, und dass er hoffte, dabei Zeit zu gewinnen. Der Minister hätte die Wahrheit des Ultimatums nicht verleugnet. Sir Cadogan bemerkte, dass er sie auch nicht bestätigt hätte. Tilea wäre jedoch 99, 18. März 1939 durch nichts zu erschüttern. Er sagte, es gäbe viele Querströmungen in Rumänien. Er wäre überzeugt, dass das Ultimatum vorgelegt und zurückgewiesen worden wäre. Was er jetzt fürchte, wäre, dass die abschlägige Antwort nicht aufrechterhalten würde. Sir Cadogan sagte, unter diesen Umständen könnte es möglich sein, dass in beiden Geschichten etwas Wahres wäre, DBFP 4 Nummer 428, Stern: Außenminister Barnett hatte mit dem rumänischen Botschafter in Paris eine Aussprache über die Lage, bei der auch die Frage der russischen Haltung erörtert wurde. Der rumänische Botschafter hatte erklärt, dass Russland in Rumänien nicht populär wäre, besonders nicht unter den höheren Klassen, von denen manche Herrn Hitler gegenüber Stalin vorzögen. Er hätte ihm erwidert, dass die Hilfe, die Russland leisten könne und wenn sie nur in der Lieferung von Kriegsmaterial bestünde, nicht unbedeutend wäre. Außerdem gäbe es eine gemeinsame Grenze zwischen Russland und Rumänien. Der rumänische Botschafter hätte zwar keinen Einwand gegen eine Annäherung der französischen Regierung an Moskau erhoben, aber G.I. beten, dass die französische Regierung die rumänische nicht mit hineinziehen solle. DBFP 4 Nummer 458, Stern: Herr Kulundre macht in einem Bericht an seine Regierung Ausführungen zur tschechischen Frage, die tschechische Regierung, die über das Tempo, in dem sich diese Bewegung entwickelte, bestürzt war, enthob Herrn Tissö, den sie für zu schüchtern hielt, seines Amtes. Auf diesen Fehler hatte Herr Hitler gerechnet. Er scheint erst in diesem Augenblick, das heißt gegen den 9. März, die Beschlüsse gefasst zu haben, die zum Verschwinden der Tschechoslowakei führten. Land der Slowakei bemächtige, erkannten Ungarn und Polen bereits am 14. März, um zu vermeiden, dass sich Deutsch die Unabhängigkeit derselben an. Deutschland dagegen, obwohl es der Urheber dieses Planes war, enthält sich der Anerkennung, ja es lässt sogar Pressburg durch deutsche Truppen besetzen. Unter dem Druck dieser Maßnahme ersucht M.G.A. Tissö telegrafisch um den Schutz des Führers, den derselbe unverzüglich zusagt, FGB Nummer 79, Stern: Staatssekretär V. Weizsäcker berichtet über den Empfang des Botschafters Kulundre anlässlich der Überreichung der französischen Protestnote, der französische Botschafter ersuchen, sie zu lesen. Ohne die Not in die Hand zu nehmen, fragte ich den Botschafter, worauf sie sich beziehe. Herr Kulundre antwortete, die Notenthalte legte mir eine Not auf den Tisch mit dem 10018 März 1939, einen Protest wegen unseres Vorgehens gegen die Tschechoslowakei. Ich tat die Not alsbald in ihren Briefumschlag und schob sie dem Botschafter wieder zu mit der Bemerkung, dass ich mir die auf das Allerentschiedenste weigere, irgendeinen Protest in der tschechoslowakischen Sache von ihm entgegenzunehmen. Ich würde die Not auch nicht zur Kenntnis nehmen und riet von vornherein, Herr Kulundre möge seiner Regierung nahelegen, ihr Konzept noch einmal zu revidieren. Herr Kulundre antwortete, dass er nicht imstande sei, seiner Regierung eine Revision ihres Standpunktes nahezulegen. Rechtlich betrachtet liege eine von dem Führer und dem slowakischen Staatspräsidenten zustande gekommene Erklärung vor. Der Staatspräsident sei auf seinen eigenen Wunsch nach Berlin gekommen und habe alsbald und vorweg dem Herrn Reichsaußenminister erklärt, das Schicksal seines Landes in die Hand des Führers legen zu wollen. Ich könnte mir nicht denken, dass die französische Regierung katholischer als der Papst sei und sich in Dinge mischen wolle, die zwischen Berlin und Prag ordnungsgemäß abgemacht seien. Politisch betrachtet handle es sich außerdem um ein Gebiet, für welches sich bekanntlich auch Herr Barnett dem Herrn Reichsaußenminister Anfang Dezember für desinteressiert erklärt habe. Ohne diesen Vorgang wäre die Abrede vom 6. Dezember 1938 über Völlighaupt nicht erfolgt. Das Abkommen sinnlos und verletzt, würde durch eine Demarche, Adab 6 S16 F, Stern Colundre sagt in seinem Bericht, dass er dem Staatssekretär geantwortet habe, man könne nicht die geringste Spur derartiger Zusicherungen, weder in der Erklärung vom 6. Dezember, noch in den sie begleitenden Rundfunkansprachen finden, und dass die französischen Verfasser dieses Vertrages niemals hätten auf den Gedanken kommen können, dass er die Anerkennung der völligen Unterdrückung der Tschechoslowakei bedeutet, wie weitherzig man ihn auch auszulegen gewillt sei, wir hätten guten Grund zu der Annahme, die tschechischen Unterhändler seien verhindert worden, ihren wahren Willen zum Ausdruck zu bringen, FGB Nummer 78, Stern der deutsche Botschafter V. Wilczek berichtet, dass die französische Regierung ein Gesetz eingebracht habe, das ihr bis zum 31.12.1939 außerordentliche Vollmachten zur Ergreifung von Maßnahmen für die Landesverteidigung gewähren soll. Er führte über die politischen Gründe für dieses Gesetz ungefähr aus: 1. Frankreich wird praktisch gegen den neu geschaffenen Zustand nichts unternehmen. 2. Das deutsche Vorgehen habe jedoch in weitesten Kreisen stärkste Besorgnis hervorgerufen, a. weil deutsche Maßnahmen als Ausfluss des Eroberungswillens angesehen würden und Münchener Abkommen sowie deutsch-französische Erklärungen ignoriert worden seien, 101, 18 März 1939 b. weil das deutsche Kriegspotenzial außerordentlich gesteigert sei und weil zu erwarten wäre, dass Italien, um nicht nachzuhinken, schärfer denn je seine Forderungen vorwärts treiben würde. Die französische Regierung sei starken Angriffen ausgesetzt. Das beantragte Gesetz wurde von der Kammer mit 321 gegen 264 Stimmen angenommen. Adab 6 S 19 F, Sternbotschafter Henderson rief Staatssekretär V. Weizsäcker wegen der Übergabe der Not an, worauf er ihm erklärte, er verspreche sich von einem Besuch unter diesen Umständen nichts. Er könne ihm nur den Rat geben, seiner Regierung vorzuschlagen, sich die Sache nochmals zu überlegen. Dieser ließ daher die Not am Nachmittag durch einen Boten überreichen. In der Not fehlt die ausdrückliche Feststellung, dass die britische Regierung den neu geschaffenen Status nicht als rechtmäßig anerkennen könne. Er wird nur als rechtlich nicht begründet hingestellt. Adab VIS 16.22, Stern in seinem Bericht über die Rede kam Berlins meint Botschafter V. Dürksan, dass dieser damit seine eigene Stellung stärken und der erheblichen Verschärfung der englischen Stimmung Ausdruck geben wolle. Sachlich bedeutet die Rede, dass Camberlain zwar sein bisheriges Ziel der Befriedung Europas auf friedlichem Wege beibehält, zur Erreichung des Zieles aber die schärfere, von Halifax vorgeschlagene Haltung übernimmt, schärfere Stellungnahme gegenüber Deutschland sowie Versuch der Bildung einer Mächtegruppe. Hervorzuheben ist ferner, dass Camberlain im Gegensatz zur bisherigen englischen Haltung Fortdauer des britischen Interesses in Osteuropa betont. Dies soll auf französische Veranlassung geschehen sein, Adab 6 S20, Stern V. Dürksan wird telefonisch angewiesen, sich bei der englischen Regierung zu erkundigen, was sie mit der in der Presse angekündigten Berufung Henderson nach London bezwecke. Diese Form der Ankündigung würde als unfreundlich empfunden. Er gab am gleichen Tag Bescheid, dass ihm Halifax gesagt habe, dass die Dauer von Hendersons Aufenthalt von dem Effekt seiner Berichterstattung im Kabinett und dem weiteren Verlauf der Dinge abhängig sei. Darauf erhielt V. Dürksan die Weisung, gleichfalls zur Berichterstattung nach Berlin zu kommen. Adab 6 S 21 F, Stern V. Dürksan berichtet weiter über seine Rücksprache mit Halifax, in der er sich über weitere Beleidigungen Hitlers durch die Presse und durch Duff Cooper im 102, 18 März 1939 Unterhaus beschwerte. Halifax habe erwidert, Duff Cooper sei von Hitler ebenfalls angegriffen und als Kriegstreiber bezeichnet worden. Für die Mitglieder der Regierung sei ein Eingriff nicht möglich gewesen, weil der Sprecher keine Weisung hinsichtlich seiner Geschäftsführung erhalten könne. Er habe Lord Halifax darauf hingewiesen, dass eine Gleichstellung Hitlers mit Duff Cooper wegen ihrer durchaus verschiedenen Stellung nicht möglich sei. Es sei befremdend, dass Halifax nicht in DWB 2 Nummer 247 der Lage sei, ihm eine befriedigende Erklärung abzugeben. Stern in einem weiteren Bericht nimmt V. Dürksan zur Entwicklung und dem gegenwärtigen Stand der politischen Krise in den deutsch-englischen Beziehungen Stellung. Stern, DB Nummer 15, vor der englischen Kabinettssitzung rief Außenminister Halifax den russischen Botschafter Maisky zu sich und frug ihn, was die Sowjetunion tun würde, wenn Rumänien einem nicht provozierten Angriff ausgesetzt wäre. Zum amerikanischen Botschafter Kennedy sagte er, dass, falls Hitler in Rumänien einrücke, England nicht länger stillhalten könnte. Die britische Regierung müsse sich unverzüglich über zweierlei entscheiden, ob Hitler bluffe, und dass, wenn es so ist, er gezwungen werden müsse, seine Karte anzusagen, dass andererseits, wenn er nicht bluffe, je eher je besser seine Herausforderung angenommen werden sollte. Die gestrige Rede des Premierministers habe die Regierung ganz deutlich verpflichtet, zu handeln. Wenn sich Camberley in diesem Gedanken sehr stark widersetze, würde es zwischen ihm und Halifax zum Bruch kommen. Botschafter Kennedy an Außenminister Hull, 18. März 1939, Tausil, S-495, Stern. Camberley brach seinen Wochenendurlaub in Birmingham, wo er seinen 70. Geburtstag feiern wollte, ab und kehrte nach London zurück, um noch am Nachmittag eine 2,5-stündige Kabinettssitzung zu leiten. Die Nachmittagspresse machte ihren Lesern klar, dass man vor einem Einmarsch der deutschen Truppen in Rumänien stünde und dass damit ein neuer Weltkrieg kaum zu vermeiden sei. Tausende von Menschen warteten stundenlang in Downing Street auf die kommenden und gehenden Minister, um an ihren Gesichtern die Größe der bevorstehenden Gefahr abzulesen. Die Börse zeigte in den Vormittagsstunden Kurseinbußen beträchtlichen Ausmaßen, und die englische Öffentlichkeit ging in den Abendstunden dieses Samstages wieder einmal mit dem festen Bewusstsein zu Bett, dass nunmehr das Ende vom Ende gekommen sei. Von Tönnies, S212-213-103-18 März 1939 am Nachmittag telegrafierte der englische Gesandte Sir Erhor aus Bukarest, 1. Bitte heben Sie Ihr Telegramm Nummer 36 nach Warschau und Nummer 31 nach Moskau auf. 2. Es erschien mir so entschieden unwahrscheinlich, dass der Außenminister mich nicht informiert haben würde, dass sich hier eine unmittelbar drohende Situation entwickelt hätte, dass ich ihn anrief, sobald Ihre Telegramme waren. Er sagte mir, dass er mit Nachfragen betreffs Bericht über deutsches Ultimatum überschwemmt wäre, entziffert, es wäre kein wahres Wort dran. Ich fragte, wie weit Verhandlungen mit Dr. Wohltat fortschritten und erzählte ihm den Kern dessen, was der rumänische Gesandte ihrer Lordschaft gestern gesagt hatte. Außenminister zeigte Bestürzung und behauptete unter eingehendem Kreuzverhör, dass Wirtschaftsverhandlungen mit den Deutschen in völlig normalen Bahnen wie untergleichen weitergingen. Er versicherte mir mit größter Bestimmtheit, dass es bislang keinen Versuch gegeben hätte, in die Diskussionen Politik einzuführen und dass der Ton der deutschen Verhandlungen seit dem Tschechenkuh noch konzilenter wäre als vorher. Außenminister ist bekümmert, dass der rumänische Gesandte in seinem Übereifer die Situation falsch dargestellt hat und will sich bemühen sicherzustellen, dass dies nicht wiederkehren werde. Er deutete sehr an, dass er sehr dankbar sein würde, wenn sie dem rumänischen Gesandten nicht ihr ganzes Vertrauen entziehen würden. DBFP 6 Nummer 297, Stern. Lord Halifax berichtet dem britischen Botschafter Lindsay in Washington, dass er Botschafter Kennedy die Information Tillys gegeben habe. Tilly habe Kennedy bereits gestern selbst informiert. Er habe ihm von der allgemeinen Bemühung um Vorfühlung in Warschau, Belgrad, Ankara, Athen, Paris und Moskau berichtet, was diese Länder zu tun gedächten im Falle einer deutschen Aggression in Rumänien. Ohne eine solche Unterrichtung sei es offensichtlich unmöglich, Grund und Material zu haben für sichere Entschlüsse der eigenen Politik. Kennedy habe zum Ausdruck gebracht, dass, wenn Deutschland einen Angriff gegen Rumänien unternehme, die USA mehr bereit seien, eine Unterstützungsaktion zu starten, denn wenn sie in Rumänien nichts täten, würden sie in viele solche Dinge hineingezogen werden, wie zum Beispiel Akris, DBFP 4 Nummer 416, Sionen gegen die Türkei und Griechenland. Stern. Der deutsche Geschäftsträger in Washington wird angewiesen, gegen die geplante Einführung der Zollzuschläge zu protestieren, da deutsche Ausfuhrkredit im Sinne des amerikanischen Gesetzes subsidiert würde. Er antwortet, dass es sich um eine rein politische Entscheidung im Zusammenhang 104-18 März 1939 Hang mit den gegenwärtigen politischen Ereignissen handelt, die daher auch mit sachlichen Argumenten nicht mehr bekämpft werden könne. Adab 6S27, Stern. In einem weiteren Bericht teilte Thomson mit, dass die Presse, die zunächst die Auflösung der Tschechoslowakei als eine natürliche Folge des Münchner Abkommens bezeichnet hatte und überwiegend für ein Desinteressement der Vereinigten Staaten an dieser Entwicklung plädierte, nunmehr in raschem Wechsel dazu übergegangen sei, Deutschland in hasserfüllter Weise anzugreifen, natürlich die Ausführungen Camberleys in Birmingham das ihrige getan, um diese Auffassungen zu bestärken und um der gegen uns gerichteten Presse weiteren Auftrieb zu geben. Die Rede, die über den nordamerikanischen Rundfunk übertragen wurde, habe große Beachtung gefunden und sei zusammen mit der Erklärung von Sumner Welles als der gemeinsame Ausdruck englisch-amerikanischer Ablehnung begrüßt worden. Letzterer hatte erklären lassen, dass Amerika die von Deutschland neu geschaffene Regelung nicht anerkennen werde. Adab 6S29, in dieser Hinsicht hätten Stern brauchen der belgische Botschaftsrat, Fürst Ligny, der als Sondergesandter nach Washington geschickt worden war, berichtet seiner Regierung über eine Unterredung mit dem amerikanischen Außenminister Hull. Dieser habe auf die möglichen Verwicklungen hingewiesen, die zu einem Krieg an den belgischen Grenzen führen könnten und sagte ihm, wir würden vielleicht 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Monate. Bad W. Woodmoff C. Hull habe noch gesagt, dass die Bemühungen der amerikanischen Regierung auf eine Erziehung der Massen gerichtet seien und dass in dieser Richtung ein Fortschritt zu verzeichnen wäre. Vor 6 Monaten wäre es uns niemals möglich gewesen, so viel Kriegsmaterial zu liefern, wie wir jetzt Frankreich und England liefern. Auf militärischem Gebiet scheine Amerika eine Aufrüstung zu beabsichtigen, die bis zur Grenze des Notwendigen gehe. DWB 3 Nummer 20, Stern habe. Die Sowjetregierung ließ ebenfalls eine Not gegen die Protektoratslösung überreichen. Sie weist darauf hin, dass Hacher keine Ermächtigung vom Volke gehabt, Adab 6 Nummer 50, Stern Hermann Raschhofer schreibt in seinem Buch Die Sudetenfrage auf Seite 221, Hugelmann zufolge hat Präsident Hacher sich auch der Zustimmung der RI 10519 März 1939 Gierung, welche nach den Vorschriften der bis dahin geltenden Verfassung der Tschechoslowakischen Republik vom Vertrauen der Mehrheit des Parlamentes getragen war, versichert. Zu allem Überfluss haben alle irgendwie maßgebenden staatsrechtlichen Organe des bisher unabhängigen Staates, insbesondere die Präsidenten der beiden Häuser des Parlamentes, durch konkludente Handlungen ihre Anerkennung des neu geschaffenen Zustandes in einer deutlichen, jeden Zweifel ausschließenden Weise zum Ausdruck gebracht. Stern Sonntag, den 19. März 1939. Außenminister Barnett hatte mit dem polnischen Botschafter in Paris eine Aussprache, in der er ihm sagte, dass die französische Regierung über das deutsche Vorrücken besorgt wäre und geneigt sei zu tun, was sie könnte, um sich dagegen zu stemmen. Sie wünsche zu wissen, welche Hilfe Polen zu geben bereit wäre. Der polnische Botschafter erwiderte, dass der polnisch-rumänische Vertrag den Fall eines russischen Angriffes decke und nicht den Deutschlands. FR wäre von Oberst Beck autorisiert, die französische Regierung zu informieren, erster, dass Polen der französisch-polnischen Allianz Wichtigkeit beilege und dass es seine Verpflichtung erfüllen würde, falls Frankreich angegriffen würde, doch gelte diese Allianz nur im Falle eines Angriffs Deutschlands auf Frankreich, zweiter, dass Herr Beck nicht in der Lage sein würde, nach seinem Besuche in London auch Paris zu besuchen, dritter, dass die nützlichste Hilfe für Rumänien sei, nicht Russland hineinzuziehen, Sohn. Dürn unverzüglich in Budapest und Bukarest Schritte zu unternehmen. Hierauf erwiderte Barnett, dass ihm dieser Kurs kaum angemessen zu sein scheine, aber er würde die französischen Gesandten dort demgemäß instruieren. DBFP 4 Nummer 458, Stern Herr Colundre benutzt den Sonntag, um sich in einem längeren Bericht an seine Regierung in fantasiereiche Erwägungen über die zukünftige politische Entwicklung zu ergehen und die Absichten Hitlers zu deuten. Die im DB Nummer 16 aufgeführten Auszüge vermitteln dem Leser einen Einblick in das unlogische Denken der Gegenseite, verraten aber auch deren geheimste friedliche Absichten. Stern Außenminister Bonner bestreitet in einem Schreiben an Botschafter Colundre ganz energisch, dass er im Verlauf der Pariser Besprechungen im Dezember 1938 behauptet habe, die Tschechoslowakei könne nicht mehr Gegenstand irgendeines 10619 März 1939 Meinungsaustausches sein. Er ersucht ihn, bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen diese Darstellung zu protestieren. FGB Nummer 81, Sternbotschafter V. Dürksan berichtet aus London, dass auch in der heutigen Morgenpresse die Spekulationen über angebliche deutsche Absichten gegenüber Rumänien die Hauptrolle spielten, obwohl bereits zahlreiche Dementis vorlägen. Die Intrigen Tillys würden von Halifax als bare Münze genommen. Adab 6 S 38 F, Stern, der britische Gesandte berichtet aus Bukarest an Lord Halifax, dass ihm Außenminister Gaffenkopf anertraut habe, dass er Tilly ja furchtbar den Kopf gewaschen habe. Er hätte ihn instruiert, sofort zurückzukommen, aber sich dann erweichen lassen, dies bis nach dem Besuch des französischen Präsidenten zurückzustellen. DBFP 4 Nummer 431, Stern, Prinz Regent Paul von Jugoslawien sagte zum britischen Gesandten in Belgrad, dass er nicht verstehen könne, dass die rumänische Regierung einen solchen Schritt in London unternommen haben solle, ohne in Belgrad ein Wort zu sagen. Stern Lord Halifax telegrafiert an den rumänischen Gesandten in Bukarest, dass der Widerspruch der Informationen störend und verwirrend sei. Er solle den König aufsuchen und ihn bitten, offen zu erklären, a. die genaue Folge der Ereignisse, b. die gegenwärtige Lage, und c. die Ansichten und Absichten der rumänischen Regierung in Bezug auf die Zukunft. DBFP 4 Nummer 429, Stern, Feiling, S 401, Camberlens Biograf schreibt, seine erste Absicht, er dacht zwischen der deutschen Besetzung Prags am 15. März und der Wegnahme Memals von Litauen am 21.3. Richtig am 23.3. beschrieb er in dieser Weise, eine Erklärung zustande zu bringen, unterzeichnet von den vier Mächten Britannien, Frankreich, Russland und Polen, dass wir im Falle weiterer Zeichen von deutschen aggressiven Bestrebungen gemeinsam handeln würden. Ich entwarf die Formel selbst, ich habe einen Plan ausgearbeitet, den einige Minister heute angenommen haben, und den ich morgen dem Kabinett vorlegen 10719 März 1939 will. Er ist ziemlich kühn und aufsehenerregend, aber ich glaube, dass etwas dieser Art nötig ist, und wenn ich auch die Reaktionen in Berlin nicht voraussagen kann, so habe ich doch die Meinung, dass er uns nicht in eine akute Krise bringen wird, jedenfalls nicht sofort, Auslassung auch im Original. Wie immer wünsche ich Zeit zu gewinnen, da ich niemals die Ansicht akzeptiere, dass Krieg unvermeidlich ist. Unterdessen, während er in einem persönlichen Brief Mussolini warnte, dass Hitler den Krieg unvermeidlich mache, und während er erwägte, einer polnisch-rumänischen Allianz eine Garantie zu geben, gelangten Nachrichten aus vielen Quellen nach London, dass ein sofortiger deutscher Angriff, ohne Warnung, jeden Augenblick Polen überwältigen könnte. Hiervon kam der Entschluss, den er am 31. März dem Unterhaus mitteilte. Stern nach Hugan wurde der polnische Außenminister Beck am 19. März 1939 von Julius Lukasiewicz und William Bullitt der Bereitschaft des Präsidenten Roosevelt versichert, alles in seiner Macht Stehende zur Herbeiführung eines Krieges zwischen der englisch-französischen Front und Deutschland zu tun. Bulle-Tété gab dabei zu, er misstraue immer noch den britischen Absichten in der Sorge, die Briten könnten zu einem späteren Zeitpunkt sich zur Beilegung ihrer Streitigkeiten veranlasst sehen. Jedes entsprechende Abweichen von einer britischen Kriegspolitik werde indessen auf den energischen Widerstand des Präsidenten Roosevelt stoßen. Bulle-Tété war von Premier Daladier benachrichtigt worden, die Briten hätten vor, Rumänien eine englisch-französische Gebietsgarantie abzubieten. Von diesem Plan, 58, war der amerikanische Diplomat sehr angetan. 57, Bulle-Tété ließ Polen wissen, ihm sei die Hoffnung der Deutschen auf die Erwerbung Danzigs bekannt und er rechne mit der polnischen Bereitschaft, die Danzig-Frage zu einem Kriegsanlass zu machen als Quelle für diese schwerwiegende Behauptung gibt Hogan in den Anmerkungen 57, 58 an, J. Lukasiewicz, Rokovania in Vaznice Rozmovistas od Emaka Duvresknia 1939, Manuskrecht. London 2F. Hogan, S412, Stern der britische Botschafter sitzt in Moskau berichtet Lord Halifax, dass er Außenminister Litvinow gesprochen habe. Die Sowjetregierung nehme den Standpunkt ein, dass es keinen Zweck habe, wenn verschiedene Regierungen sich gegenseitig fragten, welche Schritte die anderen unternehmen würden, bevor sie sich selbst über ihre eigenen Schritte entschließen. Sie schlage deshalb vor, dass Delegierte der Regierungen Englands, der Sowjetunion, Frankreichs, Polens und Rumäniens zusammentreffen sollten, um die Möglichkeiten einer gemeinsamen Aktion zu Disco 108, 20 März 1939 tieren und er, Litvinow, schlage daher vor, dass Bukarest der passendste Treffpunkt sein würde. DBFP 4 Nummer 421, Stern Lord Halifax teilt dem britischen Botschafter Sitz in Moskau mit, dass er dem russischen Botschafter Maisky gesagt habe, dass die englische Regierung es unter den gegenwärtigen Umständen kaum einrichten könne, einen verantwortlichen Minister zur Teilnahme an der Konferenz abzusenden. Ferner sei eine solche Konferenz gefährlich ohne die Gewissheit, dass sie erfolgreich sein würde. SMR sei gegenwärtig mit der Erwägung eines Vorschlages beschäftigt, der dem russischen nicht unähnlich wäre, aber von dem sie dächte, dass er besser berechnet wäre, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Er könne zwar darüber noch nicht eingehender sprechen, aber es könnte ziemlich rasch möglich sein, Mittel und Wege zu finden, mit denen die genannten Mächte öffentlich ihre Solidarität in der Haltung erklären könnten in einer Form, dass dieser Schritt ein unmissverständliches Gefahrensignal für die deutsche Regierung bilden würde. Ein solcher Schritt könnte auch die kleineren Staaten ermutigen, mitzumachen. Er habe Maisky zugesagt, dass die sowjetische Regierung baldigst weitere Informationen erhalten solle. DBFP 4 Nummer 433, Montag, den 20. März 1939 Reichsaußenminister V. Ribbentrop empfing den litauischen Außenminister Urbšys zur Aussprache über die Memel-Frage. DB Nummer 17, Stern der deutsche Geschäftsträger meldet aus Paris, dass sich nach der Verkündung des Gesetzes über Sondervollmachten die Aufmerksamkeit neben dem Willen zu äußerster Aufrüstung auf die Frage konzentriere, wie dem deutschen Ausdehnungsdrang ein Schutzwall entgegengesetzt werden könne. In erster Linie würde aus militärischen Gründen die Notwendigkeit zur Verteidigung Rumäniens betont, da rumänisches Petroleum und Getreide Deutschland die Führung auch eines Langenkrieges ermöglichten. Die Presse äußere sich zustimmend zur führenden Rolle Englands in den Bemühungen um den Zusammenschluss friedlicher Großmächte. Was Italien anlange, rege sich seit den tschechischen Ereignissen die Hoffnung, dieses Land von der Achse zu lösen. Adab 6S43, Stern 109, 20 März 1939 Die französische Regierung führt in einer Not an den britischen Botschafter in Paris aus, dass nach ihrer Ansicht die neue deutsche Unternehmung, möge sie im Augenblick auch nur gegen Osten gerichtet sein, im Falle des Erfolges nicht weniger die Hegemonie des Reiches in Europa nach sich ziehen würde mit all dem, was solch eine Eventualität an Drohung für die Sicherheit und die lebenswichtigen Interessen Frankreichs und Großbritanniens einschließt. Sie erkläre sich daher bereit, Rumänien Beistand zu leisten, falls dies Gegenstand einer deutschen Aggression werden würde und sei ferner bereit, mit der britischen Regierung auf jegliche Weise zu prüfen, ob eine gemeinsame Aktion möglich sei. Freund 2S46, Stern Außenminister Barnett hatte eine Aussprache mit dem Sowjetbotschafter in Paris. Dieser erwähnte den russischen Vorschlag einer Konferenz in Bukarest, worauf Barnett erwiderte, dass er nicht glaube, dass Rumänien davon begeistert sein würde. Wichtig wäre herauszufinden, was jede Partei zur Hilfe beitragen könne. Die russische Hilfe wäre sehr nützlich, falls Polen und Rumänien zustimmten, dass Russland sie geben sollte. Es wäre wichtig, diese Randstaaten nicht zu erschrecken, sondern mit Vorsicht vorzugehen. Was gewünscht würde, seien nicht Gesten, sondern Taten. Frankreich selbst hätte damit begonnen, indem es seiner, DBFP 4 Nummer 458, Regierung Vollmachten gegeben habe. Stern Außenminister Halifax hielt im Oberhaus eine längere Rede, in der er sich mit der Vorgeschichte des Protektorats befasste, natürlich in englisch gefärbter Sicht, ich brauche selbst nicht daran zu erinnern, dass das britische Weltreich nach dem Grundsatz der Erziehung zur Selbstbeherrschung geführt wird. Wo immer wir in der Welt hingekommen sind, haben wir Freiheit und Selbstregierung als Spuren hinterlassen, und unsere Vergangenheit hat nichts zu schaffen mit der Unterdrückung der Unabhängigkeit von Völkern in der Erkenntnis einiger Fehler des Versailler Vertrages, die einer Verbesserung bedürften, aber jedes Mal, wenn in vergangenen Jahren sich eine Gelegenheit für einen Fortschritt in der gegenseitigen Verständigung zu zeigen schien, unternahm die deutsche Regierung eine Aktion, die diesen Fortschritt unmöglich machte. Ganz besonders war das in den letzten Monaten der Fall, freier Völker zu unterdrücken, hat sich auf die Dauer immer als unmöglich erwiesen. Falls die Geschichte uns führen kann, dürfte das deutsche Volk die Aktion Unser Volk war nicht rückständig der Versuch, den Geist Zen noch einmal bedauern, die in seinem Namen gegen das Volk der Tschechoslowakei unternommen worden ist. Vor 20 Jahren hat dieses Volk der Tschechoslowakei, unterstützt und ermutigt durch den größeren Teil der Menschheit, seine Freiheiten zurückgewonnen. Jetzt sind sie ihm mit Gewalt wieder geraubt worden. BBBNR 10, 110, 20 März 1939. In einem Bericht der deutschen Botschaft aus London heißt es, die britische Regierung hat die Initiative für Besprechungen fest in der Hand. Sie wünscht, mit der Festlegung der zu befolgenden Politik voranzugehen, um zu vermeiden, dass die anderen Staaten konditionelle Erklärungen abgeben, die nach britischer Ansicht ihren Zweck nicht erreichen werden. Wie ich weiter höre, soll es zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen Lord Halifax und dem Berliner Botschafter Henderson gekommen sein, als dieser über seine Berliner Eindrücke berichtete. Adab 6S42, Stern Camberlain sagte im Unterhaus, die Regierung muss sehr genaue Überlegungen mit anderen Regierungen anstellen, um sich über alle Fragen des deutschen Vorgehens in der Tschechoslowakei klar zu werden, ehe sie eine Erklärung dazu abgeben kann. Stern, der Erzbischof von Canterbury, erklärte als Mitglied des Oberhauses, ich gebe zu, dass es viele gibt, denen die Zusammenarbeit mit Sowjetrussland schwierig erscheint. Aber wenn entscheidende Dinge auf dem Spiel stehen, müssen wir bereit sein, Hilfe, von welcher Seite auch immer, anzunehmen. Sternbotschaftsrat V. Tipp Elskirch schreibt aus Moskau an Legationsrat Schlieb, die Sowjetregierung äußert ihren Standpunkt zwar mit einer Not, jedoch auf eine Art und Weise, die sie weiteren Aktionen überhebt. Ihre gegenwärtige Haltung muss überhaupt unsere Aufmerksamkeit erregen. Es ist schon aufgefallen, mit welcher Zurückhaltung Stalin in seiner Rede vor dem Parteikongress über Deutschland gesprochen hat. Noch auffallender finde ich gewisse Bemerkungen Litwinos an die japanische Botschafterin und Italien im Begriffe ständen, ihr Verhältnis zur Sowjetunion zu arrangieren. Er habe erklärt, dass Deutschland, Adab 6S46, Stern Lord Halifax übermittelt Botschafter Ken ARD ein Memorandum für die polnische Regierung, in der er dieser den Beitritt zu einer gemeinsam abzugebenden Erklärung vorschlägt. DB Nummer 18, Stern Premierminister Camberlain wendet sich in einem Brief an Mussolini, womit er die auf lange Sicht geplante Trennung der Achsenpartner einleiten will. Sie 111, 20 März 1939 äußerten damals die Meinung, dass Herr Hitler Frieden brauche, um das größere Reich zusammenzuschmelzen und dass sie nicht glaubten, er habe ein neues Abenteuer im Sinne. Was immer seine Ansichten damals gewesen sein mögen, so hat er in der Tat einen Schritt unternommen, der im völligen Widerspruch zu den Versicherungen zu stehen scheint, die er mir gab in der Tschechoslowakei nur das Vorspiel zu weiteren Versuchen der Herrschaft über andere Staaten sind. Wenn das der Fall ist, dann sehe ich voraus, dass früher oder später und wahrscheinlicherweise früher ein zweiter großer Krieg unvermeidbar ist. Bedeutet das, dass die Ereignisse, Freund 2S40, im Schluss dieses Briefes heißt es nicht, dass Großbritannien es nicht hinnehmen könne, dass ein einzelner Staat auf dem Kontinent ein solches Übergewicht bekäme, wie es bei Deutschland der Fall zu sein scheine, wenn es nicht durch Gewalt in Schach gehalten werde. Nicole, S133, Sternbotschafter. Kennedy erfuhr von diesem Brief durch Lord Halifax, der sich bemühte, ihn im Wesentlichen über die britische Politik auf dem Laufenden zu halten. Auf die Frage Kennedys, ob Britannien geneigt wäre, für die italienische Mitwirkung einen hohen Preis zu zahlen, meinte Halifax, er glaube schon, aber er wolle damit lieber nicht herausrücken, bevor er gesehen hätte, dass Mussolini seinen Teil erfülle. Botschafter Kennedy an Außenminister Hull, London, 20. März 1939. Tensil, S555, Stern. Der britische Gesandte Hor in Bukarest berichtete an Lord Halifax, dass der rumänische König ihm ausdrücklich versichert habe, dass es zu keinem Zeitpunkt ein Ultimatum gegeben hätte. Es gäbe viel in den deutschen Vorschlägen, was unschmackhaft wäre, aber die Art, in der sie vorgebracht worden wären, sei in keiner Weise außerhalb der üblichen Form. Er, Hor, könne sich fest darauf verlassen, dass er sofort informiert worden wäre, wenn ein Kriegsultimatum gestellt, DBFP 4 Nummer 443, worden wäre. Trö, Grenze Stern. In einem Brief an den Grafen Czarnö schreibt Reichsaußenminister von Ribben, es ist meine feste Überzeugung, dass unsere Aktion, die an der Südost des Reiches endgültig Ruhe und Ordnung geschaffen hat, die westliche Stärkung der Achse Rom-Berlin bedeutet und dass sich diese Auswirkung im Laufe der Entwicklungen immer deutlicher zeigen wird. Dass der rapide Verlauf der Aktion und ihr Ergebnis für Sie, wie Sie neulich Herrn von Mackensen gegenüber angedeutet haben, in gewissem Sinne eine Überraschung war, kann ich wohl für 112-21 März 1939 stehen. Die Entschlüsse des Führers haben, als sich die Dinge in den letzten Wochen auch für uns selbst überraschend zuspitzten, sehr schnell und ohne die Möglichkeit langer Vorbereitungen gefasst werden müssen. Ducei an der Stichei desinteressiert hat, sind wir an der kroatischen Frage desinteressiert und würden uns, wenn überhaupt, in dieser Hinsicht nur in engstem Anschluss an die italienischen Wünsche betätigen, ebenso, wie sich auch der ADAP 6S52F, Stern die deutsche diplomatisch-polnische Information nimmt in einer Auslassung Stellung zur englischen Behauptung vom Bruch des Münchner Abkommens durch Deutschland. DB Nummer 19, Dienstag, den 21. März 1939, Staatssekretär V. Weizsäcker weist in seinem Telefongespräch den deutschen GI Sanden Zechlin in Kaunow darauf hin, dass keine Zeit zu verlieren sei, da die Entwicklung sonst bedenkliche Richtung nehmen könne. Man rechne damit, dass die litauische Delegation morgen mit einem Extraflugzeug hierher käme. Er halte es für wenig opportun, dass die litauische Regierung zur Niederhaltung der Gefahr innerer Unruhen den Kriegszustand erkläre. Deutschland könne nicht untätig zu sehen, wenn durch die geplanten Maßnahmen der litauischen Regierung Unruhen im Mimmelland entstehen würden. Nach einem Eingreifen sei an Verhandlungen dann nicht mehr zu denken. Die litauische Regierung möge über ihre Bereitschaft, das Memelgebiet aus freien Stücken an Deutschland abzutreten, ein Kommuniqué entwerfen und durch die Vermittlung Zechlins vorlegen lassen, damit man der Formulierung zustimmen könne. Zechlin teilte bald danach mit, dass ihn Urbsus soeben dahingehend verständigt habe, dass er dem Kabinett die Annahme des deutschen Vorschlages empfehlen, ADAP VS 437, wolle. ADAP VS 438, Stern, der bulgarische Gesandte sagte zum Leiter der politischen Abteilung, er habe aus seinen Gesprächen mit dem litauischen Gesandten den Eindruck gewonnen, dass Litauen bereit sei, das Memelgebiet herauszugeben, wenn es für seine Investitionen im Memalö-Hafen eine beträchtliche Geldsumme erhielte, mit der es weiter nördlich einen neuen Hafen bauen könne. ADAP 6S61, Stern, Reichsaußenminister V. Ribbentrop empfing den polnischen Botschafter Lipski zu einer Aussprache über die deutsch-polnischen Beziehungen. DB Nummer 20, 113, 21 März 1939, der eigene Bericht Lipskis deckt sich mit Ribbentrops Aufzeichnung. Er schließt, die Anregung Herrn von Ribbentrops zu einer Besprechung, deren Zeitpunkt überstürzt angesetzt werden soll, bildet den Beweis dafür, dass die Deutschen beschlossen haben, ihr Ostprogramm rasch zu verwirklichen, und deshalb wünschen sie genau zu wissen, welche Haltung Polen definitiv einhalten werde. Bei diesem Stand der Dinge erhält die Unterredung eine überragende Bedeutung und muss in jeder Hinsicht geprüft werden. Ich nehme an, dass Sie, Herr Minister, mich in etwa 2 Tagen zur Berichterstattung über diese Angelegenheit zu sich rufen wollen. Ferner soll Ribbentrop noch betont haben, dass eine Verständigung zwischen uns selbstredend deutlich antisowjetische Tendenz haben müsse. Professor Freund behauptet, dass das deutsche Weißbuch die Aufzeichnung des Reichsaußenministers zum Teil in einer eindeutig sinnentstellenden Weise verändere, weil UA folgender Absatz weggelassen worden sei. Die Behandlung, die wir der ukrainischen Frage hätten zuteil werden lassen, zeige, wie loyal sich Deutschland halte. Aus der Enttäuschung, die bei den Ukrainern zum Ausdruck käme, könne er sehen, wie schnurgerade wir unsere Politik führten. Wie ich seinerzeit in Warschau Außenminister Beck versichert hätte, seien wir bereit, die ukrainische Frage in rein polnischem Sinne anzufassen, PWB Nummer 61, ADAP 6 Nummer 61, Stern, der deutsche Konsul in Tischen teilt mit, dass aus fast allen Plätzen des Olsa-Gebietes laufend Nachrichten neuer Entlassungen von Volksdeutschen eintreffen. Es ergäbe sich der Eindruck einer groß angelegten Massenaktion gegen die gesamte deutsche und tschechische Arbeiter- und Angestelltenschaft. DWB 2 Nummer 126, Stern, Außenminister Barnett berichtet, am anderen Morgen traf der Präsident der Republik, den ich auf seiner Reise begleitete, auf dem Viktoria-Bahnhof ein, wo ihn König Georg VI und seine Minister erwarteten. Der Empfang durch die dicht gedrängte Menge in den Straßen Londons war begeisternd. Ohne Zweifel war die Entente cordiale Wiener Welcome gern wiederholte nie volkstümlicher. Das englische Königspaar empfing uns großartig und mit seiner gewohnten großen Liebenswürdigkeit. Vor dem großen Galadiner zu Ehren von Löbra bat uns Lord Halifax einige Augenblicke in sein Arbeitszimmer, um uns über die Lage zu unterrichten. Barnett, vor der Katastrophe, S190, genug von dem Protokoll dessen, was in den einigen Augenblicken, die immerhin 1-3-4 Stunden dauerten, besprochen wurde, bringe ich im DB Nummer 21 den Hauptteil. Dieses Protokoll betrachte ich als Schlüsseldokument, dessen Bedeutung nicht hoch eingeschätzt werden kann, bekunden doch die Verhandlungspartner unver. 114. Blümt, dass Polen notfalls unter Druck gezwungen werden müsse, bei der geplanten Einkreisung Deutschlands mitzumachen. Ferner offenbart es in eindeutiger Weise ihre sonstigen Spekulationen. Stern, Lord Halifax empfing am Vormittag den polnischen Botschafter Rakczynski, welcher ihm zunächst sagte, dass er keine besondere Instruktion hätte, irgendeine Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Sie erörterten zunächst das Verhältnis zwischen den Staaten Polen und Rumänien und Ungarn. Anschließend sagte Lord Halifax dem Botschafter, dass ich ihm ganz grob die Frage stellen wollte, wäre es seine persönliche Meinung, dass, falls Rumänien von Deutschland bedroht würde, Polen dazukommen müsste. Der Botschafter erwiderte, dass es seiner Meinung nach eine 99-prozentige Chance gäbe, dass Polen hineinkommen würde. Lord Halifax instruierte dann den Botschafter über den der polnischen Regierung unterbreiteten Vorschlag einer Viermächte-Erklärung. Graf Rakczynski sagte, dass er persönlich den Vorschlag wärmstens begrüße. Polen wäre in einer schwierigen Lage zwischen seinen beiden mächtigen Nachbarn und müsste zwangsläufig einen Vorschlag dieser Art von jedem möglichen Gesichtspunkt aus betrachten. Die polnische Regierung hätte in der Vergangenheit hinsichtlich der Haltung Englands und Frankreichs Zweifel gehabt und wäre sich sehr der Gefahr bewusst, in der Isolation gelassen zu werden. Es wäre ihm jedoch klar, dass die Haltung SMR und des britischen Volkes anders wäre, als sie zur Zeit der tschechischen Krise im letzten Lord Halifax sagte, soweit, wie zum Beispiel Danzig-Beherbst gewesen wäre, troffen wäre, könnte es unsere Meinung sein, dass, falls Polen und Deutschland die Frage durch direkte Verhandlungen regeln könnten, es umso besser wäre, falls aber die Frage sich in einer solchen Weise entwickeln sollte, dass sie die polnische Unabhängigkeit bedrohe, dann hätte es SMR als eine Frage zu behandeln, welche sie selbst aufs Ernsteste anginge, Garantie für Polen. Das war ein klares Angebot einer englischen, DBFP 4 Nummer 471, Stern. Obwohl die Telia-Lüge seit 3 Tagen einwandfrei dementiert war, gab Lord Halifax dem britischen Botschafter Lindsay in Washington den Auftrag, das State Department von den Äußerungen Tillys vom 17. März zu informieren. Er teilte ihm ferner mit, dass die Regierungen von 4 Ländern gebeten worden seien, sich zu äußern, wie sie zu dem beabsichtigten deutschen Vorgehen gegen Rumänien stünden. Erst am Schluss teilt Halifax dem Botschafter mit, dass Zweifel an der Richtigkeit des rumänischen Berichtes aufgetaucht seien. Trotzdem würden die Ermittlungen fortgesetzt. DBFP 4 Nummer 454, Stern 115, 21 März 1939. Lord Halifax berichtet, dass er dem türkischen Botschafter einen allgemeinen Überblick über den Pristin-Vorschlag gegeben hätte. Dieser hätte gesagt, dass die Türkei auf jeden Fall ihren Balkanverpflichtungen nachkommen würde. Auf die Frage von Lord Halifax, ob, wenn Polen zum Beispiel angegriffen würde und wenn Frankreich und Großbritannien ihm zu Hilfe kämen, die Türken bereit wären, sich mit ihnen zu vereinigen, antwortete der Botschafter, dass dies der Fall sei, wenn Großbritannien bereit wäre, sich für die Interessen der Türkei im Mittelmeer einzusetzen. DBFP 4 Nummer 458, Stern. Winston Churchill schrieb folgenden Brief an Premierminister Chamberlain: Churchill, INS 423F, ich möchte den Vorschlag wiederholen, den ich Ihnen gestern Nachmittag im Vorsaal machte, dass die Fliegerabwehr von nun an auf volle Bereitschaft gebracht werden sollte. Eine solche Maßnahme kann nicht als aggressiv gelten, aber sie würde den Ernst der Schritte unterstreichen, welche die Regierung seiner Majestät auf dem Kontinent unternimmt. Die Einberufung dieser Offiziere und Mannschaften würde ihre Leistungsfähigkeit mit jedem Tag ihres gemeinsamen Dienstes steigern. Die Wirkung im Land würde eher in Vertrauen als in Beunruhigung bestehen. Aber vor allem beschäftigt mich, wie Hitler es auffassen würde. Er muss in diesen Augenblicken intensivster Anspannung ausgesetzt sein. Er weiß, dass wir eine Koalition zu bilden suchen, um seiner weiteren Aggressionspolitik Schranken zu setzen. Einem solchen Menschen ist alles zuzutrauen. Die Versuchung eines überraschenden Angriffs auf London oder auf die Flugzeugfabriken, um die ich noch besorgter bin, würde beseitigt, wenn bekannt würde, dass alles bereit ist. Tatsächlich wäre dann keine Überraschung mehr möglich, und damit fiele der Anreiz für die größten Gewalttätigkeiten dahin, und es könnten vorsichtigere Überlegungen durchdringen. Stern. Außenminister Barnett übermittelt noch eine andere Äußerung echt britischer Friedensliebe und Logik. Beim Abendempfang im Buckingham-Palast sagte mir die elegante Frau eines hohen englischen Beamten voller Leidenschaft: Ich habe mehrere Söhne, die ich liebe, aber lieber möchte ich sie sterben sehen, als ein unter der Herrschaft Hitlers stehendes Europa hinzunehmen. Barnett, S-192, Stern. Der britische Botschafter Ken ARD berichtet über sein Gespräch, das er mit dem erste Reaktion auf den Pri-Polnestin-Vizepräsidenten Arcis Cevelci hatte. Dessen 116, 21 März 1939 tischen Vorschlag sei Furcht hinsichtlich der Auswirkungen gewesen, die eine Erklärung dieser Art auf Deutschlands Haltung gegenüber Polen haben würde. Er habe ihm erwidert, dass, wenn er auch diese Besorgnisse gut verstünde, es nicht vergessen werden sollte, dass Polen eines der Länder wäre, die am unmittelbarsten von jeder weiteren deutschen Aggression bedroht wären. Arcis Cevelci habe auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die für Polen in der militärischen oder politischen Zusammenarbeit lägen. Darauf habe er erwidert, wie wichtig für Polen ein freundliches Russland wäre als Versorgungsquelle von militärischem und anderem Rohmaterial und im Falle des Krieges für alle Verbindungen ganz allgemein. DBFP 4 Nummer 459, Stern. Anschließend teilt Ken ARD dem Außenminister Halifax seine Auffassung über die polnische Haltung mit. Es sei klar, dass die britische Einladung die polnische Regierung vor die Notwendigkeit einer kritischen Entscheidung stelle. Die Polen würden benötigt sein, sich kritisch zu fragen, erster, ob es tatsächlich irgendeine Bedrohung ihrer Unabhängigkeit gibt, die es rechtfertigen würde, dass sie das deutsche Missfallen provozieren, zweiter, ob andere Unterzeichner bereit und in der Lage sind, ihnen nicht nur durch den schließlichen Krieg zu helfen, sondern auch durch eine Periode eines UN-sicheren Friedens, die einer solchen Erklärung folgen dürfte, wahrscheinlich hofften Beat und seine Mitarbeiter auf irgendeinen Schutz gegen Deutschland, aber noch gestern Abend hätten Beamte ihr Widerstreben dahingehend geäußert, auf Kollektivgarantien zu trauen, außer im Falle unmittelbarer Gefahr, und selbst dann nur in militärischen Zusagen. Erkenne ARD denke, Polen würde es bei weitem vorziehen, seine bestehenden Abkommen mit Frankreich und Rumänien und sogar der Sowjetunion zu verstärken, als dass es Deutschland durch die Unterzeichnung und Veröffentlichung eines neuen, gegen Deutschland gerichteten, herausfordert. Die Unterschrift SMR würde natürlich für die polnische Regierung großes und möglicherweise entscheidendes Gewicht haben. Aber ich fühle mich verpflichtet, die Aufmerksamkeit auf die wirklichen Schwierigkeiten der polnischen Regierung zu lenken. Ich habe nur wenig Zweifel, dass Polen unter den gegenwärtigen Umständen verzweifelt kämpfen würde, wenn seine Grenzen von deutschen Truppen überschritten würden, DBFP 4 Nummer 465, Sternbotschafter Ken ARD versuchte, vom polnischen Außenminister etwas über die Haltung Polens in der litauischen Frage zu erfahren. Dieser habe jedoch aus 117/22 März 1939 weichend geantwortet, doch scheine es ziemlich klar zu sein, dass Polen keinen Schritt unternehmen würde, wenn nur das Memelland in Frage stünde. Die polnischen Herren andererseits wären begierig gewesen zu erfahren, wie die Haltung SMR sein würde im Fall, dass die deutschen Ansprüche über das Memelland hinausgingen. DBFP 4 Nummer 478, Stern. Beim Empfang des britischen Handelsministers Hudson sagte der polnische Außenminister, dass die Tatsache seines Besuches in Berlin bereits Störungen ergeben hätte und dass, wenn er zustimmen würde, sich an einer Erklärung zu beteiligen, die von der Sowjetregierung unterzeichnet wäre, dass die deutsche Erbitterung noch weiter betonen würde. DBFP 4 Nummer 479, Stern. Am Abend beauftragt Staatssekretär Weizsäcker die verschiedenen deutschen Botschaften, vorsichtige Erkündigungen über die beiden britischen Demarschen, Rumänien und gemeinsame Erklärung, einzuziehen, ebenfalls bezüglich der Pressenachrichten, dass die Sowjetunion eine Konferenz in Bukarest vorgeschlagen habe. Adab 6S56, Sternbotschaftsrat von Wülisch schreibt aus Warschau an das Auswärtige Amt, wir haben hier immer mehr den Eindruck, dass der hiesige amerikanische Botschafter Biddle einen ungünstigen Einfluss auf die polnische Politik ausübt. Herr Biddle hat in hohem Maße das Wort des Herrn Beck und ist ein Werkzeug des bekannten amerikanischen Botschafters Bullitt in Paris, der ja genügend Unheil anrichtet. Biddle telefoniert täglich mit Bullitt. Da das Telefon über Berlin geht, wäre es vielleicht doch möglich, diese Gespräche abzuhören, Adab 6S62, Mittwoch den 22. März 1939 in den ersten Morgenstunden gab Staatssekretär Weizsäcker dem deutschen GI-Sandten den telefonischen Auftrag, dafür zu sorgen, dass die litauische Regierung anstelle eines unbefriedigenden Kommentars ein Kommuniqué herausgebe, das besage, dass Litauen der Rückkehr des Memelgebiets an Deutschland zugestimmt habe und dass eine litauische Delegation zur Regelung der Einzelheiten nach Bär, Adab VS 438, Linn reisen werde. Um 13 Uhr teilte der litauische Gesandte in Berlin mit, dass die litauische Delegation um 14 Uhr in Kaunas abfliegen werde. Auf seine Mitteilung, dass die Memel-Deutschen bereits Banken und Genossenschaften übernommen hätten, wurde ihm 118/22 März 1939 erwidert, dass an vielen Stellen bereits die Litauer abgezogen seien und dass dies daher zum ordnungsgemäßen Schutze geschehen sei. Adab VS 441, der Vertrag, wonach Litauen das Memelgebiet an Deutschland zurückgibt und dagegen in kostenfreier Pacht einen Freihafen erhält, wird in den späten Abendstunden durch den Reichsaußenminister V. Ribbentrop und den litauischen Außenminister Urbšys abgeschlossen. Der Vertrag enthält auch eine Nichtangriffserklärung. Adab VS 441 ANM 2, in der ersten und zugleich letzten Sitzung des am 11. Dezember 1938 gewählten Memel-Landtages verlas der Führer der Memel-Deutschen eine Proklamation, in der es hieß, unzählige Male haben wir, noch unter dem letzten Kriegsgesetz und erst recht seit wir unseren Marsch in die Freiheit antraten, freiwillig erklärt, wir wollen heim ins Reich, DD Nummer 7/2S550, Stern, Szembik S 433, Graf Szembik vermerkt in seinem Tagebuch in Bezug auf die von England vorgeschlagene firmechte Erklärung, er, Beck, hat mich davon unterrichtet, dass England uns einen Vierervertrag mit Frankreich und den Sowjets vorgeschlagen hat. Dieser Vorschlag bedeutet gewisse verführerische Aussichten, aber Beck überlegt sich dieselben sehr. Unsere Zustimmung an eine solche Gruppe könnte sofort einen Angriff Deutschlands provozieren. Der Minister neigt daher zu der Konzeption eines bilateralen Vertrages mit England, der Frankreich und die Sowjets außerhalb ließe, um nicht den Anschein zu geben, einen großen Einkreisungsplan um Deutschland mitzumachen. Ein Kurier fährt heute nach London mit Instruktionen in diesem Sinne. Der deutsche Außenminister hat die Formen der Höflichkeit gewahrt, aber im Grunde war sein Vorbringen verletzend, er hat zum Beispiel erklärt, dass Deutschland zur Entstehung Polens beigetragen habe. Er ist UA auf die Frage einer Reise Becks nach Berlin zurückgekommen, die unter den aktuellen Bedingungen natürlich absolut unmöglich ist. Der Botschafter hält es nicht für ausgeschlossen, dass Deutschland seine Forderungen in der Form eines Ultimatums aussprechen wird. Das 3. Reich will uns einfach einkreisen. Lipski wird in Warschau bleiben, bis er Instruktionen von Beck erhält. Ich nehme aber an, dass sich die Mühe tatsächlich nicht lohnt, mit den Deutschen zu sprechen. Stern. Der französische Botschafter Elfond on Noël berichtet, ich erinnere mich eines Diners, das am 22. März in der französischen Botschaft stattfand, General Stachiewicz, Chef des großen Generalstabes, Graf Michel Lubienski, Becks Kabinettsdirektor und andere polnische Persönlichkeiten unter den Gästen. Das Diner und der Abend waren trübsinnig. Die Polen, sonst waren 11922 März 1939 so lebhaft, so glänzend, so freundlich, hatten Mühe, die Unterhaltung aufrecht zu erhalten. Man las auf den Gesichtern eine große Unruhe. Noel, S303, Sternbotschafter Ken ARD berichtet an Lord Halifax, dass ihm Außenminister Beat gesagt habe, dass der polnische Botschafter instruiert sei vorzuschlagen, dass SMR und die polnische Regierung sofort ein geheimes Übereinkommen der Konsultation eingehen sollten im Sinne der vorgeschlagenen Erklärung. Dieses Übereinkommen würde einer endgültigen Entscheidung nicht Abbruch tun hinsichtlich der Erklärung, zu der er die Meinung seiner Regierung später mitteilen würde, da sie noch keine Zeit gehabt hätten, sie genügend zu erörtern. Das geheime Übereinkommen würde die Stellung Frankreichs nicht berühren, da der bestehende Bündnisvertrag bereits eine Konsultationsklausel enthalte und es natürlich auf der Hand liege, dass jede Abmachung, die zwischen den beiden Regierungen zustande käme, der französischen Regierung mitgeteilt würde. DBFP 4 Nummer 485, Stern Zukunft. In einem weiteren Bericht schreibt Ken ARD, eure Lordschaft hatten, wie ich erschließe, gefragt, ob sie annehmen könnten, dass Polen sich nicht irgendeinem Ultimatum hinsichtlich Danzigs unterwerfen würde. Mbeck instruiert den polnischen Botschafter, sie zu informieren, dass ihre Annahme richtig ist. Die polnische Regierung hat nicht die Absicht, dem Beispiel der Tschechoslowakei und Litauens zu folgen. Während sie keine unmittelbaren Befürchtungen hinsichtlich Danzigs hat, glaube sie doch, dass sie in der Nahen einen Meinungsaustausch mit der deutschen Regierung haben und entscheiden müsse, ob entweder der bestehende Zustand aufrechterhalten oder eine vorläufige oder endgültige Regelung getroffen werden solle. In einer solchen Diskussion beabsichtigen sie nicht, sich irgendwelchen diktierten Bedingungen zu unterwerfen. Stern, DBFP 4 Nummer 486, Botschafter Ken ARD teilte Lord Halifax mit, dass Außenminister Beck nicht damit einverstanden sei, Hitler eine öffentliche Warnung zukommen zu lassen. Eine Veröffentlichung mit Polens Zustimmung könnte möglich sein, nachdem Polen in geheimen Gesprächen versichert worden wäre, dass von den Westmächten wirksame und sofortige Schritte beabsichtigt wären, um einer deutschen Aggression Widerstand zu leisten. Die Schwierigkeit hinsichtlich Danzigs ist die, dass es an sich kein guter Kriegsgrund ist, und während M.A. Beck sich freuen würde zu wissen, dies auch nicht zugeben könnte, dass er nicht ohne Rückendeckung, wenn er 11922 März 1939 wäre. In dem Fall, dass die Verhandlungen mit Deutschland eine ungemütliche Wendung nehmen, denkt er natürlich noch mehr an das, was er kriegen kann, als was er geben kann im Rahmen der kollektiven Sicherheit. Die Besetzung Memmals hat ihn unseren Ideen einen Schritt näher gebracht und sein Angebot geheimer Gespräche sollte nach meiner Meinung nicht ganz von der Hand gewiesen werden, sondern benutzt werden, um seinen Meinungswechsel zu vollenden. DBFP 4 Nummer 489, Sternbotschafter Ken ARD übersendet an Lord Halifax einen Bericht seines Militärattachés und teilt dazu mit, dass er mit dessen Schlussfolgerungen einverstanden sei. Er selbst schreibt, es ist kein Zweifel, dass Polen geschwächt ist als Ergebnis von Deutschlands Eroberung von Böhmen und Mähren und der Erklärung des deutschen Schutzes über die Slowakei. Weitere deutsche Fortschritte in Osteuropa können für das polnische Interesse nur schädlich sein. Eines unterscheidet Polen jedoch von der Tschechoslowakei, nämlich, dass man sich bei den Polen darauf verlassen kann, dass sie für ihre Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit kämpfen werden, auch wenn sie wüssten, dass ein Widerstand beinahe hoffnungslos ist. Die polnische öffentliche Meinung hat durch die jüngsten Ereignisse einen überwältigenden Schock bekommen und in diesem Punkt sind die Polen à la Claesin einmütig. Interessant ist in dem Bericht des Militärattachés die Feststellung, der jüngste deutsche Streich im Memelland verändert die Lage für Polen. Vom Ferner vermerkt er, auf jeden strategischen Gesichtspunkt nur wenig Fall ist nicht zu erwarten, dass die Hilfe, die Frankreich Polen in einem Kriege mit Deutschland leisten könnte, über die Bindung deutscher Kräfte an der französischen Grenze hinausgeht, zusammen mit der Versorgung von Kriegsmaterial, welch letzteres keine leichte Aufgabe ist wegen der Schwierigkeiten der Verbindungen. Sehr eindeutig sind folgende Ausführungen: Wenn wir und Frankreich nicht bereit sind, uns vorher zu verpflichten, so ist es schwierig zu sagen, wie man von Polen erwarten kann, dass es die Verteidigung Rumäniens garantiert. Hilfe, die darauf abzielt, die Stärke und Solidarität Polens zu erhöhen, beinahe bis zu bestimmten Zusagen militärischer Unterstützung helfen würde, den UN-begrenzten Vormarsch der deutschen Aggression und Ausdehnung zu verhindern und auf diese Weise Zeit zu gewinnen für die Vervollständigung unseres Rüstungsprogramms und Erhaltung unseres Prestiges. Als andere Möglichkeit erscheint, dass jede britische, DBFP 4 Nummer 498, Stern. Der amerikanische Botschafter Kennedy schreibt in seinem Bericht an den Staatssekretär des State Department, das Foreign Office erkennt jetzt, dass die 11922 März 1939 Geschichte eines deutschen Ultimatums an Rumänien vom rumänischen GI-Sandten aufgebracht nicht haltbar sei. Sie meinen aber dagegen, dass, selbst wenn der Fall von den Rumänen übertrieben worden sei, die Gefahr eines weiteren deutschen Vordringens in Osteuropa immerhin bestünde und dass die rumänische Demarche zumindest dem nützlichen Zweck gedient habe, die westlichen demokratischen Mächte zusammenzuschweißen für eine sofortige Prüfung der neuen Lage und der Gefahren, die sie darstellte. Es ist vielleicht überflüssig hinzuzufügen, dass die Beamten des Foreign Office diese unklaren und verallgemeinernden Antworten der verschiedenen Mächte auf die britischen Anfragen nicht als einen ernsthaften Beitrag zur Lösung der augenblicklichen Probleme ansehen, Foreign Eastern Relations IS 92, Stern. In einem späteren Bericht vom gleichen Tage schreibt Kennedy, dass M. Barnett Lord Halifax seine Ansicht ausgedrückt habe, dass das Festhalten von Polen an der vorgeschlagenen Erklärung von Lebenswichtigkeit sei und dass es gesichert wäre, jedes der den sollte, selbst wenn Polen bedroht werden müsste, befragten Länder wolle wissen, was das andere tun wird und wenn den Ansichten der kleineren Länder genügend begegnet werden soll, um ihre Zusammenarbeit zu sichern, müssen Großbritannien und Frankreich Lasten auf sich nehmen von unschätzbarer Verantwortlichkeit, Foreign Eastern Relations IS 93, Stern. Der deutsche Botschafter beim Vatikan teilt mit, dass nach vertraulichen Informationen aus gut unterrichteter Quelle, insbesondere von französischer Seite, eindringliche Versuche gemacht werden, den Papst zum Anschluss an die Proteste der demokratischen Staaten gegen die Angliederung Böhmens und Mährens an das Reich zu bewegen. Der Papst habe dieses Ansinnen sehr entschieden abgelehnt. Er habe zu seiner Umgebung geäußert, dass er keine Veranlassung sehe, in geschichtliche Prozesse einzugreifen, an denen die Kirche politisch betrachtet nicht interessiert sei. Adab 6S 62, Stern. In einem amtlichen Kommuniqué teilt die sowjetische TASS-Agentur mit, die ausländische Presse veröffentlicht hatte, wonach die Sowjetregierung kürzlich Polen und Rumänien Hilfe für den Fall angeboten hat, dass diese Länder die Opfer von Angriffsakten werden sollten. Diese Gehörte entsprechen nicht der Wirklichkeit. Am 18. März allerdings unterrichtete die BTSI-Regierung die Sowjetregierung, dass ernste Gründe zur Besorgnis bezüglich Gewaltakten gegen Rumänien vorlägen und fragte an, weil Haltung Sowjetrussland möglicherweise 122-22 März 1939 in einem solchen Falle einnehmen würde. In ihrer Antwort schlägt die Sowjetregierung eine Konferenz von Vertretern der meist interessierten Staaten vor. Eine solche Konferenz würde nach Ansicht der Sowjetregierung die beste Gelegenheit geboten haben, um die tatsächliche Lage festzustellen und sich über die Position der Teilnehmer zu vergewissern. Die britische Regierung hielt sie jedoch für verfrüht, Buckreis, 1939 S 74, Stern. Um der britische Botschaftsrat Högal wie Forbes berichtet an Lord Halifax, dass in Berlin Drohungen von der Kündigung des englisch-deutschen Flottenabkommens beträchtliche Publizität gegeben worden sei. Berichte über die Absichten SMR, eine demokratische Front gegen Deutschland zu errichten, seien heftig angegriffen worden als eine Wiederholung der alten Politik der Einkreisung. Er glaube, dass das Schlagwort Einkreisung eine schädigendere Wirkung auf die öffentliche Meinung gegenüber Großbritannien haben wird als die Verstimmung über die täglichen Berichte über die Angriffe der ausländischen Presse auf Deutschland und tatsächlich auf alle Deutschen ohne Unterschied der Klasse und politischen Meinung einen tiefen Eindruck machte und die beste antibritische Propaganda darstellt, die die deutsche Regierung wünschen könnte. Aus diesem Grunde wage ich eine Not der Warnung vor der Unterzeichnung und Veröffentlichung irgendeiner formellen Erklärung zu senden, wie sie vorgeschlagen ist. Ich erkenne an, dass in der gegenwärtigen internationalen Lage eine Politik dieser Art als unerlässlich betrachtet werden mag, einer deutschen Aggression zu begegnen, aber gleichzeitig bin ich besorgt wegen der Wirkung einer solchen Maßnahme auf Herrn Hitler in seiner gegenwärtigen Verfassung, froh erregt und stolz, wie er durch seine Erfolge in der Tschechoslowakei und Memel ist Stern, DBFP 4 Nummer 481, der damalige britische Innenminister Samuel Hoare schreibt, es standen uns zwei Wege zur Wahl.